gestellt. Guckt es euch mal an, wer das Ding noch nicht ausgefüllt hat. Ausfüllen, eine Kopie in die LGS, eine Kopie zum Sir, oder ich schicke sie dann in den Sir in Kopie, das ist mir egal, und eine geht nach Berlin. So. Und Berlin, nur Berlin darf eintragen in das CRM, und wenn Berlin nicht einträgt, gilt das nicht. Und deswegen das Problem mit der Bundes-ID. Gut, kann ich da die Kopien, wenn ich sie finde, hinschicken, oder ich gucke ab morgen mal und schreibe euch nochmal eine Mail, ob ihr das nochmal ausfüllen und hinschicken müsst oder ich das mache. In welchem Kanal hast du das gestellt? Wo muss ich ihn da hin, damit ich das lesen kann, den Link? In dem Bet-Chat. Bist du im Bet? Ah, nee, noch nicht. Gut, ich starte dann trotzdem mal die Sitzung. 20:45 Aufzeichnung läuft seit einer Minute. Und dann hallo an alle, die das jetzt so nachhören werden. Irgendwann mal vielleicht. Und wir fangen an mit unserem ersten Beschluss der Abnahme des Protokolls von der letzten Sitzung. Wir hatten im Großen und Ganzen bloß die Geschäftsordnung, die noch nicht ganz fertig ist und die wir heute nochmal machen wollten. Deswegen von meiner Seite da keine weiteren Punkte. Hat da jemand noch irgendwas Gegenteiliges zu? Gut, dann würde ich zur Abstimmung kommen. Ich bin dafür, das Protokoll abzunehmen. Und bitte. Bin dafür. Dafür. Dafür. Dafür. Gut, sehr schön. Das war recht einstimmig. Moritz fehlt noch. Ah, der hat sich schon eingetragen. Alles da. Damit haben wir es 20:46 Uhr und wir kommen zu den Berichten. Ja, ich habe erstaunlicherweise mal wieder was gemacht. Ich war mehrfach in der LGS, hatten da diese Gesprächsrunden zur Zukunft der LGS, war sehr spannend, kommt dann später nochmal ein Part dazu bei LGS. Geht um morgen weiter damit. War mal wieder beim Freifunk hier in Dresden, der inzwischen ein eingetragener Verein ist und demnächst vielleicht gemeinnützig, sehr schön. Habe am OTRS Unmengen an Tickets zugemacht und anderen Leuten zugewiesen. Eigentlich waren es zwischen 5, aber immer wieder dasselbe Ding. Habe mich mal kurz zur Bundestagswahl 2017 informiert und der Organisation, die Partei, die da schon Unterstützungsunterschriften sammelt in 2 Bundesländern, schon seit August diesen Jahres, sehr interessante Sache. Sollten wir da mal drüber reden, warum wir das nie machen. Habe die OTS-Zugänge für euch angeschubst und kurz hier geschrieben, dass er da ist. Leider hat Marc das nie geschafft. Und damit, Robert, kannst du selber vorlesen oder soll ich? Ich mach. Kurz zu den Unterschriftensachen. Der sächsische Landeswahlleiter hat wohl diese Unterschriftenlisten noch nicht veröffentlicht, deshalb können wir noch nicht sammeln. Aber Marc wollte sich darum kümmern. Ansonsten die Kreisvorstandssitzung in Chemnitz, bisschen OTHS und ansonsten hat es mich am Wochenende erstmal mit bisschen Magenproblemen ausgenockt. Deshalb konnte ich auch nicht in Dresden anwesend sein zur Hauptversammlung der Neustadtpiraten. Ich hoffe, das hat trotzdem soweit geklappt, nicht nur. Und ja. Hallo, Steve war auch da, Marcel war da, es gab Bier, ansonsten war noch der Vorstand da. Okay, cool. Marc kommt später, kann dann nachreichen. Und Anro war in Weimar, richtig? Ja, also noch ein bisschen Mehl zu erst geschubst, meinen Schatzigramm gemacht, dann waren wir auf dem Verwaltungstreffen, inklusive Schatzmeisterclub-Sitzung. Dazu kommt dann noch mehr. Heute Nacht geht, vielleicht kannst du mir das sagen, Moritz, gehen die E-Mail-Adressen, die Sammel-E-Mail-Adressen, also Vorstand-Ad-Gliederung, funktionieren die? Weil heute Nacht geht da eine böse E-Mail raus. Also die wird als böse empfunden werden, mit Anweisung des Bundesschatzmeisters, und die werden nächstes Jahr umgesetzt. Da drin gibt es dann einen Punkt Ordnungsmaßnahmen. Dieser Punkt Ordnungsmaßnahmen wird gestrichen. Da kommt dann rechtliche Maßnahmen. Rechtliche Maßnahmen sehen dann so aus, dass dann dort dreimal der Gerichtsvollzieher vorbeimarschiert bei dem jeweiligen Schatzmeister. Und beim dritten Mal findet er die gesamten Unterlagen dieses KVs. So. Und natürlich gilt das auch für die LVs, nicht nur für die KVs. Bei uns dann halt ein bisschen später, aber Und das ist eine Anweisung dann von dem Bundesschatzmeister. Das wird auch noch richtig veröffentlicht für alle dann im Wiki. Weil ich setze dann gleich noch zwei Links rein dazu. Die derzeitige Stand der Buchhaltung in den Elfhaus ist stellenweise unter aller Sau und daher sieht der Bundesschatzmeister die Erstellung des Rechenschaftsberichtes für das Jahr 2016 als gefährdet an, macht dann von seinen Rechten Gebrauch. Und wir wollen uns nicht mit denen jetzt dieses nächstes Jahr anlegen, weil die sind ziemlich angepisst, die ganze Bundesverwaltung zurzeit. Aber die Links kommen gleich noch. Ja, ich habe gelesen, dass da noch ein Haufen Anträge von dir kommen, ne? Oh ja. Naja, Anru, dann musst du halt in Zukunft besser buchhalten. Du wirst den Link, wie gesagt, den wirst du gleich sehen und dann wirst du sehen, dass Sachsen ganz grün ist. Also alles im grünen Bereich. Im Landesverband. Nicht in den Untergliederungen. Da habe ich auch noch so ein paar Kandidaten. Und Chemnitz? Ich sag ein paar Kandidaten. Ich denke, Piero macht ihren Job. Ja. Ich glaube, können wir dann drüber reden, ne? Haben wir da ja nochmal sehr exakt und aufgedrieselt Zeit zu. Und dann sollten wir an den Stellen nur Druck machen, wo es dann noch hapert. Wir haben ja hier aus fast allen Kreisverbänden Leute da, beziehungsweise die Wege sind nie sehr lang. Und dann müssen wir halt mal gucken, wo es hakt. Und bei uns war auf jeden Fall eine grüne Elf zu lesen. Das sah eigentlich gut aus, dachte ich. Ja, grün steht für ist okay und 11 steht für den Monat, wo gebucht ist. Also es ist 11. Und wir haben 12. Okay, ziemlich cool, dass bei welchem Null stand. Okay, gut. Danke dafür erstmal, Andreas. Ich tu dann bei Internes noch was dazu sagen. Ja, ich war auf dem Bundes-IT-Doku-Treffen, hab mal auch mit versucht, die Bundes-IT ein bisschen zu dokumentieren. Das ist uns eigentlich auch relativ gut gelungen, denke ich. Ich war mit auf dem Verwaltungstreffen und ich habe im Redman ein paar Gensec-Dinge gemacht. Das CRM geht leider noch nicht, deswegen muss ich da ein paar Tickets an Anru wegschipsen. Ja, und ich war mit beim Bundes-IT-Doku-Treffen und beim Verwaltungstreffen. Jo, sehr schön. Jörg, du darfst als Letzter, bei dem muss man noch den Wikinamen oben hinpacken, irgendwas Berichtenswertes aus den letzten Wochen? Nein, also nichts, was die Partei betrifft. Hatte sehr viel Privates zu tun. Gut, und auch das passiert, deswegen nie ganz so schlimm. Kommen wir deswegen zum nächsten Punkt, zum Aufgabentracking. Und irgendwie steht bei mir leer, bei Robert O. Bei Marc habe ich mal eine Sache reingepackt, die ich unten im Protokoll gefunden habe. Wir wollten einen Antrag schreiben für die Unterstützung für die Landtagswahlen. Ist ja aber noch nie da. Und okay, wie weit dich das jetzt noch betrifft, Moritz, weiß ich nie, aber du bist laut GO zuständig für Datenschutz und vielleicht könntest du ja mal mit dem Sir zusammen oder vielleicht auch nie einfach mal gucken, ob das die Leute, die das haben müssten, nur haben. Aber wir haben ja gerade festgestellt, wir wissen das nie mal von unserem eigenen Vorstand und es gibt da eine schöne Liste, die hat Andreas auch, die könnte ich dir auch nochmal zuschicken, wo drin steht, wer das alles hat. Und dann könntest du das ja mal mit den aktuellen Vorständen eventuell abgleichen. Deswegen habe ich einen Punkt da reingeschrieben. Für Stefanie und Jörg steht da halt nur drin, dass da zu klären ist, ob die selber so ein Formular ausgefüllt haben oder nicht. Ich bin gerade dabei, die Liste wieder in digital umzuwandeln und auch mal zu überprüfen, wer davon noch ein Amt hat und wer davon überhaupt nicht mehr Mitglied ist, das gesondert aufzuführen, dann geht die digital an den Sir und ich kann sie dann an Moritz schicken. Great. Jo, dann würde ich das auch mal so drinstehen lassen. Und dann gucken wir mal, was halt im Laufe der Sitzung dazu kommt. Gut, damit haben wir es 20.53 Uhr und wir kommen zum nächsten Punkt, den Anträgen. Und da hat Andreas heute seine große Show, weil von dir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 Anträge drin sind. Und es geht jeweils immer um Geld. Dann bitte den ganz oben zuerst. Grundversorgung, Bereich Buchhaltung. Hi Marc. Na, dann lass den Marc noch seinen Bericht abgeben und dann machen wir das. Was für ein Bericht? Na, was Tätigkeit, jetzt? Wir treffen in Weimar. Da gibt es nichts Neues, das können euch andere doch alles erzählen. Ich habe halt versucht, die Bundes-IT zu vertreten. Ich weiß ja nicht mal, was dabei rausgekommen ist. Nein, es geht um sonst, also Vorstandssitzung, deinen allgemeinen Tätigkeitsbericht, was du die letzten Wochen getrieben hast. Hauptsächlich und ausschließlich Bundes-IT eigentlich. Also einmal dieses Treffen und einmal dann Vertretung in Weimar. Aber dazu gibt es eigentlich, brauche ich jetzt keine Details an dieser Stelle auszubreiten. Vor allem, weil ich heute extrem wenig Zeit habe, weil morgen früh um 5 oder so wieder der Wecker rappelt. Ich würde furchtbar gerne schnell damit durchkommen, weil ich glaube, du hast wichtigere Dinge auf dem Schirm, Andro. Okay. Okay, dann fangen wir an. Also, Bereich Grundversorgung. Wir haben jetzt diese Buchhaltung mal als extra Antrag genommen und dann heißt der Antrag, der Landesvorstand stimmt folgenden Antrag des Schatzmeisterclubs, stimmt für folgenden Antrag des Schatzmeisterclubs. Der Schatzmeisterclub möge beschließen, für die Grundversorgung Bereich Buchhaltung ein Budget von 10.000 Euro zur Verfügung zu stellen. So, das ist im Endeffekt genau dasselbe Budgethöhe wie letztes Jahr, für dieses Jahr bereitgestellt wurde. Dies ist dafür, dass die Kreisverbände eigentlich ihre 5 Freistunden bekommen. Was wir noch mit reingenommen haben, wird sein, dass kommt dann in diese Maßnahmen, wenn die Gliederungen nächstes Jahr nicht aus dem Pott kommen mit ihren Unterlagen, dass Gliederungen, die das nicht tun und die Gliederungen und nicht rechtzeitig die Unterlagen einreichen, diese 5 Freistunden gestrichen bekommen, sondern die müssen alles bezahlen. Das wäre dann der erste Antrag. Und ich würde das sagen, wir nehmen den an, weil die Buchhaltung tut ziemlich viel. Also die Mails, die 2, die schrubben Überstunden noch und nöcher. Jo, 10.000 vom gesamten Bund dafür, dass jeder Kreisverband 5 Gradestunden kriegt, richtig? Ne, eigentlich kriegen wir auch diese 5 Gradestunden. Das heißt, die Abgleiche, die hinterher am Jahresende gemacht werden und die Kontrollen, ob ich wirklich richtig gearbeitet habe und ob alles stimmt und die Abgleiche mit den anderen Landesverbänden, die der Bund für uns mit vornimmt, die sind da auch mit drin. Also jede Gliederung. Gut, sind wir mit 5% wahrscheinlich beteiligt? Sind 500 Euro, ist ein Witz. Ja, also die Summe ist für uns dann direkt gesagt ein Witz. Gut, oh, ja, also dann muss ich dir zustimmen, bin ich auch sehr deutlich dafür. Robert und Stefanie haben auch schon abgestimmt. Ja, Moritz auch. Damit können wir uns, glaube ich, die restliche Diskussion sparen. Jörg, du noch irgendwelche gegenteiligen Sachen dazu? Nein. Gut, sehr schön. Damit angenommen an der Stelle der erste Antrag. Relativ unstrittige Sache. Und du darfst weitermachen mit Wirtschaftsprüfer, Versicherung, Sage, OL Wartung und Sage-CIM. Okay, also der Antrag lautet, der Landesvorstand stimmt für folgenden Antrag des Schatzmeisterclubs. Der Schatzmeisterclub möge beschließen, für die Grundversorgung im Bereich Wirtschaftsprüfer ein Budget von 35.938 Euro zur Verfügung zu stellen, für den Bereich Versicherung 8.200 Euro zur Verfügung zu stellen, für den Bereich Sage Office Line Wartung das Restbudget aus diesem Jahr zu übernehmen und um 795 Euro auf 6.000 Euro aufzustocken und für den Bereich Sage CRM die Rücklagen aus diesem Jahr in das nächste Jahr zu übernehmen. So, zur Erklärung. Wirtschaftsprüfer kommen wir nicht drum rum. Ob wir das jetzt zur Verfügung stellen oder wir hinterher eine anteilige Rechnung vom Bund bekommen, bleibt sich gleich, weil der Schlüssel identisch ist. Diese 36.000 Euro müssen wir bezahlen und unser Wirtschaftsprüfer ist außerdem auch noch recht günstig und für das, was wir ihn antun, dass wir jetzt den Bundesverband erst Anfang Dezember hinschicken zur Kontrolle und einige Landesverbände immer noch und Gliederung immer noch nicht ihre Fragen beantwortet haben. Das heißt, die haben auch noch im Dezember richtig Stress mit uns, sind sie wirklich billig. Die Versicherungen wird anhand der Mitglieder berechnet, die dieser Bundesverband hat. Und es gibt da nicht viele Versicherungen, die das nehmen. Also im Ganzen wohl zwei. Dorle fragt nochmal bei der anderen nach. Aber bis jetzt ist das das Günstigste, was wir haben. Dorle wird sich auch nochmal erkundigen wegen einer Unfallversicherung, ob man da was machen können für alle Mitglieder oder wenigstens für die Beauftragten und Landesvorstände sozusagen und Gliederungsvorstände. Aber da kommt dann später mehr und das wird wahrscheinlich erst dann Mitte des Jahres passieren. Sage Office Line Wartung. Hat man letztes Jahr um die 10.000 Euro zurückgestellt. Davon sind noch mehr als 5.000 Euro übrig. Deswegen sind die effektiven Kosten für dieses Jahr 795 Euro. Weil wir den Rest, wie gesagt, aus dem Vorjahr mit übernehmen wollen. Das ist ja schon weggerechnet aus diesem Jahr und macht jetzt effektiv diese 795 Euro. Sage CRM hat man letztes Jahr für über 40.000 Euro zurückgelegt für ein Update, was wir eventuell machen müssen, beziehungsweise für den Lizenzkauf, wenn wir Streitigkeit wegen diesem Sage-Update. Das ist nicht passiert. Im Moment arbeitet immer noch jemand dran, für uns ein neues CRM-Client zu bauen. Ist wohl ziemlich weit fortgeschritten und kann sein, dass wir dieses Geld überhaupt nicht brauchen und dass das nächstes Jahr dann wieder zur Verfügung steht. Deswegen sollen wir das halt mit ins nächste Jahr übernehmen, um auch eventuell, weil Sage angeboten hat, dass wir Zugriff kriegen, direkten Zugriff kriegen auf ihre Schnittstellen, und dafür bloß eine Lizenz brauchen. Wie gesagt, deswegen wollen wir das, was eh mal als Rücklage liegt, nochmal weiternehmen. Und haben wir jetzt hier effektive Kosten von diesen 43.000, 44.000, rund 45.000 Euro. Wobei, wie gesagt, wir eh an den Großteil des Batzens des Wirtschaftsprüfers per Rechnung vom Bund beteiligt würden, wenn wir das jetzt hier ablehnen würden. Diese 40.000 oder 45 waren es, glaube ich, sogar Rückstellung für Sage, bringt mich zu einer Enthaltung. Na, die sind ja eh schon da. Also die liegen. Die haben wir letztes Jahr beschlossen. Die liegen seit letztem Jahr da und warten drauf. Also wie gesagt, die sind festgebunden an dieses Sage-Update. Je nachdem, wann wir es machen müssen, dass dieses Geld da ist, weil ja wir im Moment immer weniger Geld einnehmen. Also das. Ich habe mit meinem Bruder darüber gesprochen. Der sagt, wir müssen gar nicht und schon gar nicht in dieser Höhe. Ich habe diesen Kontakt an den Bundesvorstand weitergegeben. Ich weiß, dass der Bundesvorstand weiterhin Kontakt hat mit einer anderen Firma in Dresden, die ebenfalls potenziell ASC ersetzen könnte. Ich sehe überhaupt nicht, also steht auch in keinem Verhältnis, diese Mittel in dieser Höhe dort aufzuwenden. Deswegen sehe ich das nicht ein. Ich werde das aber nicht blockieren, aber ich rechne da nicht mit meiner Zustimmung. Mike, dann hätten wir diese Mittel komplett freigeben müssen und dann, gut, dann hätten sie die Landesverbände wieder ausbezahlt werden und hätten was anderes machen müssen. Es wird halt nur um ein Jahr weiter festgelegt. Und ja, der Bundesverband ist, wie gesagt, im Gespräch mit denen in Dresden und so weiter. Aber wir brauchen halt noch so einen CRM-Zugriff. Es kann auch sein, dass wir dann die Firma in Dresden oder die Firma deines Bruders damit beauftragen, so einen Klienten oder Client, wie ASC für uns gebastelt hat, aber in besser und auch besser mit Sage verabredet zu bauen. Das kostet aber auch Geld. Was mich am meisten keine Ahnung wie viel, aber da auch. Anruf, was mich am meisten daran ärgert, da muss auch nicht unbedingt ein neuer Client gebaut werden, denke ich, ist, dass ich diesen Kontakt in dem Fall schon auf dem BPT weitergegeben habe. Und es hat sich bisher zumindest bei meinem Bruder niemand gemeldet. Thomas Knoblich wusste überhaupt nichts davon. Weißt du, wenn solche Anregungen aus der Partei kommen, die Kosten in dieser Höhe vermeiden könnten unter Umständen und dann tatsächlich monatelang gar nichts in der Richtung geschieht, aber wir heben uns die 45.000 nochmal auf. Nee, sorry, du hast doch eine Mehrheit für deinen Antrag. Lass mich doch enthalten. Ich bin damit nicht einverstanden. Das ist dir ja unbenommen. So, jetzt kommen wir zu dem hübschen Thema P-Shop. Warte, ich muss auch erstmal verkünden, dass der Antrag damit bei Innerenthaltung angenommen ist, weil ich ebenfalls dafür stimme. Wer wieder nicht abgestimmt hat, ist Jörg. Jörg, du eine Meinung dazu noch? Nein. Okay, dafür oder gegen Enthaltung? Ich bin dafür. Gut, alles klar. Dann bitte Anro, du darfst P-Shop. Ja, der Landesvorstand stimmt für folgenden Antrag des Schatzmeisterclubs. Der Schatzmeisterclub möge beschließen, für den Grundversorgungsbereich P-Shop ein Budget von 16.000 Euro zur Verfügung zu stellen. Der Vorstand wird aufgefordert, zum nächsten BBT die Verwendung der Mittel offenzulegen. So, Gordon hat festgestellt in dieser Sitzung des Schatzmeisterclubs, er macht diesen P-Shop alleine. Tom, der den Bundestagswahl 2013 gemacht hatte, hat er das selber gemacht, plus 300 Euro Jobber. So, wenn er das genauso, er kann also diese Leistung von Tom nicht bringen, wenn er alleine ist. Er soll aber dasselbe bringen, das funktioniert nicht. Deswegen möchte er diese 16k haben, dass er auch während des Wahlkampfes auch für Saarland, NRW und so Leute einstellen kann, die ihm dabei helfen, weil alleine kriegt er es nicht hin. Es gibt, das kann ich euch aber heute noch nicht sagen, das ist noch nicht ganz fix. Irmgard war am Freitag beim Steuerberater und hat nochmal drüber gucken lassen über den P-Shop und so weiter, wie wir noch was um und weg und hin buchen können, dass wir dort mehr Parteienfinanzierung rausholen. So, Lothar hatte eine grobe Summe angesetzt zwischen, es kann 500 Euro werden, es kann 20.000 Euro werden. Wir wissen es jetzt noch nicht, aber die einheitliche Meinung im Schatzenmeisterclub war dann da, dass wir, wenn der P-Shop wirklich zur Parteienfinanzierung in einem größeren Maße beiträgt, ihm auch dieses Geld dann rückwirkend im nächsten Jahr erstmal wieder zur Verfügung stellen. Vor allen Dingen halt, wie gesagt, um diesen Wahlkampf über die Bühne zu bekommen, weil er muss es halt sicherstellen, dass dieses Zeug rausgeht. Okay, Andro, 16.000 ist dann alles, was Gordon kriegt, das gesamte Geld, oder ist das nur ein zusätzlicher Betrag zu dem Geld, was er sowieso schon bekommt? Also, im Moment. Weil für 16.000 kann er sich doch nicht mal sein Lager und seine Eigenversorgung leisten, das ist da eigentlich viel zu wenig. Nein, 16.000 ist das, was Gordon haben wollte. Er wollte nur diese Summe haben. Und ich habe auch gestern auf die Schnelle kein weiteres Budget bei Lothar im Haushaltsplan gesehen für den P-Shop. Aber das war doch bisher viel höher, da hatte er bisher einen Vertrag, richtig? Naja, er sollte ja schon letztes Jahr anfangen, sich selber zu tragen. Wenn Gordon nur 16k anfordert, dann kriegt Gordon auch nur 16k. Ich wollte gerade sagen, sei doch froh, dass er nicht mehr will. Ja, ja, ich wollte nur sicherstellen, dass es tatsächlich so ist und nicht, dass es hier nochmal um ein zusätzliches Budget geht. Das war mir jetzt bloß eine wichtige Frage. Nein, also das ist alles, was er haben wollte. Okay, das klingt dann nach einer deutlich gesünderen Summe, wie er dann sein Lager auch bezahlt, weiß ich zwar nicht. Aber okay, gut. Habt ihr mal eine Aufrechnung vom P-Shop gekriegt, wie der jetzt so lief? Geht im Moment nicht. Liegt daran, dass gerade, wie gesagt, werde ich auch noch sehen, dass ich es nachreichen kann, dass Irmgard gerade die ganzen Einnahmen und Ausgabenkonten des B-Shops durcheinander wirbelt und deswegen du keine ordentliche Bilanz ziehen kannst zurzeit. Also ich nehme an, ab übermorgen, wenn sie alles wieder richtig verbucht hat, funktioniert das. Eben wegen diesen Sachen, die der Steuerberater gesagt hat. Jo, klar, stimmt, richtig. Sorry, hatte ich gerade nie beachtet. Gut, wir haben bereits 3 Fürstimmen, 1 dagegen. Ich bin eine Enthaltung in dem Fall. Fehlt noch Jörg mit seiner Abstimmung. Dafür. Mit einem dafür. Und damit ist auch dieser Antrag mit einer breiten Mehrheit angenommen. Und es geht um die Grundversorgung im Bereich IT als nächstes. Wo Marc dagegen ist, interessant. Das wird lustig. Gut, Andreas, du fängst an. Moment. Also, Grundversorgung IT. Der Landesvorstand stimmt für folgenden Antrag des Schatzmeisterclubs. Der Schatzmeisterclub möge beschließen, die Grundversorgung für die Grundversorgung im Bereich IT ein Budget von 24.000 Euro zur Verfügung zu stellen. So, wir hatten reingeschrieben mit deinen Zahlen, Mark, 30.000 Euro hatten wir angesetzt. Dann hat Lothar gesagt, der Schatzmeisterclub hat letztes Jahr 80% nur bezahlt. Er setzt 24.000 an, die der Schatzmeisterclub übernehmen will. Die restlichen 6.000 trägt der Bund. Deswegen nur 24.000. Ach nee. Ach ja. Ich dachte, der Bund ist pleite. Der Bund ist pleite. Aber wenn Lothar sagt, er trägt das, dann trägt Lothar das. Wir haben es ihnen auch nochmal gesagt, wir können auch die 30 einstellen. Hat Lothar gesagt, nein. Wir machen das so wie letztes Jahr. 80% Schatzmeisterclub, 20% Bund. Okay. Die Frage ist, ob ich mich auf diese Aussage verlassen kann. Lothar hat die vor 16 Land, also vor allen anwesenden Landesschatzmeistern plus der Rest der Gen 6 und alles, was noch da war, getan. Das heißt, wenn der Bundes-IT tatsächlich ein Budget von 30.000 zur Verfügung steht, damit könnten wir ja leben. Damit können wir uns zwar immer noch keinen Support für die Kisten leisten, aber damit könnten wir zumindest überleben. Dann würde ich tatsächlich auch diese Abstimmung hier nochmal insoweit revidieren, aber dann solltest du deine Argumentation da vielleicht auch reinschreiben. Werde ich tun. Moment. Witzig, Lady Fox ist die Begründung. Ups. Ich hab gerade etwas viel Pets auf. Moment. Ich bin doch eine gute Begründung, oder? Ja, wenn das vielleicht dein Einkommen in der Bundes-IT ist, dann. Schön wär's. Also wenn das so wäre, Fox, dann würde ich glatt nochmal dafür stimmen, aber ich enthalte mich. Also es muss aber allen Beteiligten klar sein, wenn man jetzt von den 24 plus 6.000, sprich 30.000, nochmal ein bisschen was wegnimmt, sind wir tatsächlich bei der unteren Grenze, weil wirklich auflaufende Rechnungen, die mir derzeit bekannt sind, belaufen sich auf etwa 25.500 Euro. Dann haben wir für so Sachen wie jetzt dieses Bundes-IT-Treffen letzte Woche, ich weiß nicht, aus welchem Topf die Reisekosten für solche Dinge zu nehmen gedenken, aber so ein bis zweimal im Jahr hätte ich sowas auch gern. Und ich rechne mal, dass wir tatsächlich real etwa 1.000 Euro verbraucht haben für die Unterkunft, Wegekosten und das bisschen Kleinscheiß, was ich bestellt habe und so. Wenn man das mal zwei nimmt, dann sind wir schon fast am Deckel, dann ist nicht mehr viel Spielraum für, wenn mal irgendwas kaputt geht und was gekauft werden muss. So eine Serverplatte ist nicht ganz billig, andere Teile auch nicht in diesem Profibereich. Und was wir uns nicht mehr leisten können mit diesem Budget, und das steht dann halt quasi fest, ist ein Supportvertrag, wie auch immer der geartet sein mag. Zumindest müsste man das extra beantragen und extra genehmigen lassen beim Bundesvorstand, aber in den 30.000 mit den jetzt real vorliegenden Kosten, die ich kenne, und das sind ja möglicherweise noch nicht mal alle, ist das nicht machbar. Das ist schon, mir auch schon klar. Da müssen wir dann halt nochmal die Sammelbüchse rumgehen lassen. Naja, das heißt für mich auch, dass wir jetzt tatsächlich als Bundes-IT überlegen müssen, wie wir zumindest auf anderem Weg möglicherweise Kosten eintreiben können. Wenn ich jetzt allerdings hingehe und sage, hier in Zukunft, lieber Landesverband, kostet deine Webseite so und so viel im Monat, dann werden die da auch wieder stinkig und gehen wieder sonst wohin und legen das wieder zu Hetzner oder sonst was. Ich bin noch gastlich. Wie gesagt, das hat, ich weiß nicht, ob du da warst, das hatte ich gesagt, als dieser Schatzmeisterclub mal gegründet wurde, auf der ganz, also auf dieser Ideensitzung in Berlin, gab es ein Pad, dort sollten alle Landesvorstände oder alle Landesverbände mal ihre IT-Kosten aufschreiben. Ja, das hast du gesagt, als ich da war. Genau. Das schicke ich heute denen nochmal rum, nämlich auf die Schatzmeisterclub-Sitzung. Mailing ist, die sollen das nochmal eintragen. Und dann werden einige vom Glauben abfallen, was sie eigentlich wirklich bezahlen. So, und wie gesagt, sie sollen sich mal da ein bisschen noch Gedanken machen, auch über das Zusammenlegen. Es ist schon, wir sind schon etwas weiter als vor 2 Jahren, aber wie heißt das so schön, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Ja, wir bohren da dicke Bretter, ich sehe das schon. Zwei fehlen noch bei der Abstimmung. In so einem Fall, wie gerade beschrieben, da geht irgendwas kaputt und es muss irgendwie was angeschafft werden. Wenn dann erst die Sammeldose rumgehen muss und die LVs vielleicht was dazugeben, dass das angeschafft werden kann, das dauert doch dann auch eine ganze Weile. Nein. Das ist doch auch nicht Sinn und Zweck der Sache, oder? Ja, das ist richtig. Die Frage ist, was da kaputt gehen muss, damit es die Größenordnung erreicht. So teuer ist eine Serverplatte dann auch wiederum nicht. Aber die kostet halt schon nicht 50 Euro wie die USB-externe Platte mit 2 oder 3 Terabyte, die du zu Hause an deinen Rechner kennst. Das ist halt schon eine andere Größenordnung. Also zahlst du halt schon irgendwie so 200-300 Euro pro Platte und da die dazu tendieren, in Rudeln auszufallen, wenn sie schon mal ausfallen, dann hast du auch gleich mal 1.000 Euro oder 1.500 Euro an der Backe. Und andere Teile, je nachdem, was da kaputt geht, zum Beispiel am Storage oder so, könnte halt auch Kosten verursachen. Aber ich glaube, so viel Spielraum, so 1.000, 2.000 Euro nach oben bis zu den 30.000 haben wir ja dann noch. Und ich glaube, wenn es hart auf hart kommt, bevor wir irgendwas abschalten, zahlt der Bundesvorstand auch erstmal die Rechnung über die 30.000 hinaus, wenn es nicht 40.000 gleich sind. Aber ganz klar ist halt, dass wir uns damit keinen Supportvertrag mehr leisten können. Wir haben die Supportverträge mit dem Hardwarehersteller, mit Dell für die Server, den wir noch letztes Jahr hatten, nicht mehr. Der war auch relativ teuer. Und Lucky hatte erwähnt, dass es einen Supporter gibt, der allgemein quer über alle Hersteller und alle Betriebssysteme, die es so landläufig am Markt gibt, Support anbietet und der deutlich billiger ist. Und eventuell hätten wir das mal anfragen wollen, aber wenn ich jetzt als 30.000 sozusagen als Obergrenze habe, dann macht ja schon die Anfrage fast keinen Sinn mehr. Weil ein paar tausend Euro kostet das trotzdem. Letztes Jahr waren es halt so, weiß nicht, 8.000 oder so an Supportkosten. Die wären jetzt einfach nicht mehr drin. Mike fragt. Ich würde mich da wohler fühlen, Anro, wenn der Schatzmeisterclub da vielleicht mit einer etwas höheren Summe rangeht. Ich glaube, die Diskussion ist jetzt erstmal durch. Jetzt liegen die Anträge hier. Wenn wir den jetzt nicht genehmigen, ist die Frage, was passiert dann? Mit der Erklärung von Anru, dass der Bund 20% der Kosten selber trägt und 80% vom Schatzmeisterclub kommen, bin ich ja erstmal auf der Summe, die ich haben wollte, die dringend nötig ist, um den Betrieb aufrechtzuerhalten und noch einen kleinen Puffer für Eventualfälle. Das haben wir erstmal. Also sollten wir das jetzt auch verabschieden. Das ist halt kein, also dass die Bundes-IT jetzt nicht unbegrenzt Geld zur Verfügung kriegen würde, war mir auch klar. Deswegen bin ich da von vornherein gar nicht höher rangegangen. Genau, und wenn wir dieses Budget jetzt erstmal beschließen, sind wir, sagen wir mal so, bis September, August auf der sicheren Seite. Weil das ist ja da. Wenn jetzt im Januar irgendwas ausfällt, ist ja genügend da, Geld da Ersatz zu schaffen. Dann siehst du auch, wann du am Jahresende irgendwann Geld benötigst. Das Schlimme wäre, wenn bis zum November das ganze Budget aufgefallen ist, aufgezehrt ist Und im Dezember krachen dann ein paar Platten zusammen. Erst dann wird's kritisch mit dem Geld beschaffen. Aber wie gesagt, du siehst ja über das Ganze, das steht ja sozusagen ab 1. Januar zur Verfügung. Und die kritische Phase ist dann Ende Ende des Jahres 2017. Jo. Naja, gut, für mich bleibt's bei der Enthaltung. Jo, jetzt walte deines Amtes, Michael. Ja, Jörg fehlt mal wieder mit der Abstimmung, aber Jörg, deine Stimme ist so sehr irrelevant, du darfst uns trotzdem sagen, ob du dafür, dagegen oder dich enthalten möchtest. Ich bin dafür. Gut, sehr schön, damit 5 bei 0 Gegenstimmen, 2 Enthaltungen und damit angenommen. Sehr schön, und Andreas darf uns als nächstes etwas erzählen über Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, wo diesmal ein höherer Betrag steht als bei anderen Sachen. Interessant. Ob das interessant bleibt? Okay, mach doch mal bitte unten diesen Link alle auf und ich lese dabei vor. Der Schatzmeisterclub möge beschließen, die Grundversorgung für die Grundversorgung im Bereich Presseöffentlichkeitsarbeit ein Budget von 64.688 Euro zur Verfügung zu stellen. Der Vorstand wird aufgefordert, zum nächsten BBD die Verwendung der Mittel offenzulegen. Das heißt also, mit Vorstand meinen wir in diesem Befall den Paki, der dann auf den letzten BBD des Jahres 2017 Rede und Antwort stehen muss, was mit diesem Geld passiert ist, so denn alle anderen, oder sagen wir so, die Mehrheit des Schatzmeisterclubs in Vertretung ihrer Landesverbände dafür stimmen. Ihr habt diesen Link bestimmt aufgemacht und ich lese jetzt mal vor, was hier steht. Das ist der Antrag. Oder anders, ich lese euch mal die Punkte dafür vor. Michael stellte Details seines Gutachtens vor. Technik, Video werden herausgenommen. Ebenso das Monitoring. Michael ist der vom Schatzmeisterclub ernannte Gutachter in diesem Bereich. Und in seinem Vorschlag steht hier 1:1. Es gab daran dann keine Änderungen. Der Originalvorschlag ist der, den ihr über diesen Link seht. Und der stammt vom Paki. Michael schlägt vor, für den Pressesprecher 46.800 Euro auszugeben. Das ist auf Honorarbasis. Reisekosten dafür nochmal 100 Euro. Für das BBD-Budget für die Presse 3.600 Euro. Pressekonferenzen 2.500 Euro. Macht gesamt 64.688 Euro. Hatte vorgeschlagen, entweder einen Pressesprecher auf Honorarbasis einzustellen mit einem Stundensatz von 65 Euro, a 10 Stunden die Woche, 100 Euro im Monat, macht zusammen im Jahr für diese Zeit vom 1.16 ist blöd, das stimmt nicht, von 12.16 bis 9.17, also für 9 Monate, das war vom 1.17, hat er jetzt bloß noch geplant, 23.400 Euro oder eine Pressesprecheranstellung halbtags als Angestellter der Partei mit 2.200 Euro monatlich, Parteikosten auf die 19.800. Michael hat gemeint in seinem Gutachten, reichen nie aus, dann müssen wir mindestens 15 bis 20 Stunden ansetzen. Und er favorisiert einen Pressesprecher auf Honorarbasis, da, wenn du ihn fest anstellst, er eventuell durch etwas mehr Krankheit in dieser Zeit dir als Pressesprecher ausfällt. Er war auch nicht zu überzeugen, von diesem Vorschlag wegzugehen. Deshalb sind halt jetzt an Personalkosten nicht 23.000 maximal drin, sondern diese 46.000. Bei den Bundesparteitagen seht ihr, dass er da einiges eingespart hat. Da waren eigentlich mal von Paki angesetzt 4,8. Für die Pressekonferenzen waren 5 geplant, also ein 1.000er pro Pressekonferenz, weil es sollte 5 geben pro Jahr. Bundesmedientreffen hat er so gelassen. Diese Werbung in Social Media hat er auch angesetzt mit 5. Auch diese Website WordPress hat er angesetzt. Nee, doch, das Monitoring ist sogar noch drin. Das Monitoring hat er drin gelassen. Er hat es auch mit diesen Preisen drin gelassen, mit diesen 3000, knapp 3300 Euro. Auf Nachfrage, ob man nicht kostenlose Tools nehmen kann, sagt er, nein, das bringt nichts. Es müssen diese sein. Er hat halt nur die Technik rausgenommen, weil die A ins BWD-Budget soll. Da hat ihm auch Birgit, die bis dieses Jahr die BWT-Orga gemacht hat, zugestimmt, dass das da besser aufgehoben ist, weil dann kommt das zu den ganzen BWT-Sachen und wird niemandens privates Spielzeug. Was soll denn das sein? Was? Nein, nein. Eine Videokamera, Mikrofone, Stativ dazu und eine Lichtanlage. Teleprompter noch und Hintergrundfolien für eine Video-Ecke, also dass du dort deine eigenen Videos aufzeichnen kannst für Interviews und sowas. Also wir machen jetzt unseren eigenen YouTube-Channel endlich mal nach Ibsen, ja. So ungefähr, genau. Aber halt nicht in soll halt nicht ins Pressebudget rein, sondern in das BWT-Olga-Budget, weil es dann nämlich auch unter Verwaltung der BWT-Olga dann bleibt. Ist okay. Presse haben wir ja eh gerade keine. Ja, die stellen sich ja gerade ein paar Kanäle über uns vor. Irgendwie. Halt so halb. Oder auch nicht. Fragen? Wenn wir zustimmen, stimmen wir dem Plan zu, der 46.800 Euro Personal für einen Pressesprecher auf Honorarbasis vorsieht, richtig? Richtig. Und das ist risikoärmer, als jemanden anzustellen. Okay, cool. Ist das jetzt eigentlich der Teil von Paki oder der Teil von Christos oder sind das beide zusammen? Das ist der Teil von Paki. Und wo ist der Teil von Christus? Der kommt dann unten drunter. Waren aber zwei gastliche Landesschatzmeister an dem Teil von Paki dran. Im Gegensatz zu einem Ex-Landesschatzmeister und ich glaube, der wollte Bolgef werden im Bund. Entschuldigung, ich bin noch etwas grantig. Also das mit Grundversorgung im Bereich Presse ÖA, das ist Paki. Und das mit Grundversorgung im Bereich Veranstaltungen, das ist Christos. Sehe ich das richtig? Du siehst das richtig. Das passt aber nicht zu dem, was ich vorher gehört habe, was der Inhalt von Christos Antrag sein sollte. Wie gesagt, wir haben das auf das gebracht, zu dem er eigentlich einen Antrag schreiben sollte. Aber dazu... Oh, ich nehme an, er war sehr froh mit euch am Sonntag. Er hat sich wirklich gefreut, dass er das Budget gekriegt hat. Oder eventuell kriegen wird. Also, warte mal, Andreas, nochmal. Wir zahlen 5.200 Euro Arbeitgeberbrutto, also 4.000 Arbeitnehmerbrutto für einen Job auf Provisionsbasis, wo jemand 16 Stunden in der Woche arbeiten soll. Wo kann man sich da bewerben? Das wäre mir jetzt eine recht wichtige Frage. Also zwischen 10 und 20 Stunden. Naja, für 4.200 brutto, das ist deutlich mehr, als ich jetzt für Windparks bauen kriege. Das könnte ich mir nochmal überlegen. Denk dran, Honorarbasis, du musst deinen ganzen Scheiß selber finanzieren. Ja, ist ja als Pressesprecher nur auch nie so unglaublich viel von der Piratenpartei. Nein, ich meinte deine ganzen SV-Abgaben, das alles ist ja Honorar. Da gibt's keine Arbeitnehmeranteile. Also du bezahlst deine ganzen Versicherungen ganz selber, deswegen Honorar. Naja, aber wenn ich dafür 5.200 im Monat kriege, ist das trotzdem noch utopisch viel. Wenn man das auf einen Job hochrechnet, wäre das ja so, als würde man jemanden 4.200 Euro brutto bezahlen für 16 Arbeitsstunden. Nee, das siehst du falsch. Urlaub, Krankheit, Rentenversicherung, Arbeitslosenversicherung, Krankenversicherung, Pflegeversicherung und Soli musst du komplett in diese Pauschale mit reinrechnen, weil das muss ja im Prinzip alles, sofern er es bezahlt, er muss, bei manchem kommt er je nach Konstrukt vielleicht drumherum, musst du alles aus diesem Geld bezahlen und das kriegst du mindestens oder fast hälftig von deinem Arbeitgeber und so Sachen wie Urlaub und Krankheit sofern sie nicht zu lange dauert, kriegst du von deinem Arbeitgeber voll. Insofern ist die reale Summe, die du da rauskriegst, wenn du das umlegen würdest, nicht so hoch, wie du sagst. Ich habe sie jetzt nicht ausgerechnet, aber ich würde da nochmal ein Tausender wegnehmen. Naja, es entspricht einem normalen Gehalt von 4.200 brutto und dann müsste man die normalen Abgaben da wegziehen, weil man halt mehr Ausgaben hat, wenn man das selber macht. Ja, egal. Ich finde zumindest ist ein sehr hoher Stundensatz, wenn man vergleicht, was Anita damals bekommen hat. Die hat deutlich, deutlich weniger bekommen. Ja, die haben den Stundensatz genommen, den du, wenn du das über eine Agentur machen willst, also den ein wirklich Freelancer sozusagen einer auf Honorarbasis marktüblichen Preis nehmen würde. Das ist da angesetzt. Auch auf Nachfragen, wie gesagt, die Endsumme wäre auch bei mir nicht das Problem gewesen bei diesen 2,6, die Paki vorgeschlagen hat für diese 10 Stunden damals. Wenn da mehr Stunden dahinter gestanden hätte, hätte ich damit leben können. Dieser Stundenverrechnungssatz ist... Oder ist das nur bei mir so? Hörst du mich noch? Jo, ich höre dich, Andreas. Wie gesagt, mich hat auch dieser hohe Stundensatz gestört, also in Bezug auf unsere Partei sozusagen. Aber es sind marktübliche Preise angenommen worden und deswegen kommen diese Summen zustande. Ja, aber du musst überlegen, das sind marktübliche Preise für einen Pressesprecher, den du auf eine bestehende Infrastruktur anstellst. So funktioniert das ja bei uns nie. Das, wenn wir jetzt einen Pressesprecher anstellen, also ich halte das für eine große blasphemische Blase. Ich fand das... Fand die Kalkulation von Paki relativ ansprechend. Anita hat ja damals darauf aufgebaut, dass sie 20, 30 Leute bei ihrer Arbeit unterstützt haben. Mike, der Test war verständlich. Ja, ich höre euch jetzt auch wieder. Ich fliege da ab, weil ich habe irgendwie Probleme mit meinem neuen Ersatzgerät von der Bremerkopf. Ich fliege ab und zu mal aus dem Netz. Ja, deshalb stehen in diesem Antrag, in dem zu Christos sein Budget und in dem vom P-Shop, den dann Carsten zu verantworten hat, drin, dass dort drüber auf dem PBT Rechenschaft abgelegt werden muss, wie dieses Geld eingesetzt worden ist. Und das dafür muss jetzt, auch wenn er dieses Budget nie so zusammengestellt hat, Paki dann den Kopf hinhalten. Die Mehrheit so beschließt am Ende und er dieses Budget so bekommt, inklusive der Kann-Option. Ich sag mal, das ist eine Kann, also das war ja der Wunsch des Gutachters, das so hoch anzusetzen, die Personalkosten. Buggy kann davon natürlich auch abweichen und weniger nehmen und das Geld dann, aber er muss dann hinterher trotzdem sagen, weil die Endsumme steht ja jetzt, diese 64k oder knapp 65k, was diesem Geld passiert ist. Wenn er die Hälfte an den Pressesprecher bezahlt und dafür noch mit Werbung und Schlag mich tot einen riesen Presseoutput rausbekommt für die restliche Hälfte, dann ist das auch okay. Aber wie gesagt, wenn er das auch übrig behält am Ende, ist es auch okay ein Teil. Aber er muss halt nachweisen, was mit diesem Geld passiert ist. Das war dann halt eine Bedingung von mir, dass diese Sätze dort reinkommen, weil das sind hohe Summen, auch auf die Person bezogen, die das dann angestellt wird. Und da hätte ich gerne nicht nur dem Schatzmeisterclub über Rechenschaft, sondern auch der gesamten Partei darüber Rechenschaft, was wirklich mit diesem Geld passiert ist. Das Budget erstreckt sich auf welchen Zeitraum, Andro? Na, der Pressesprecher bis Ende September 2017. Also vom 1. Januar bis Ende September 2017, bis die Wahl rum ist. Dann kann ja Paki auf dem BPT höchstens über einen kleinen Teil der Mittelverwendung Rechenschaft ablegen. Der nächste BPT ist Ende März, Anfang April. Ja, steht drin zum nächsten BPT. Da kann er über den ersten und dann gibt es ja den nächsten BPT. Und den gibt es Ende des Jahres. Und da gilt das genauso. Wir machen nächstes Jahr zwei. Ich sag mal so, wir reden hier tatsächlich über Wahlkampfkosten. Und diese Bundestagswahl wird auch aufgrund der Anzahl Stimmen, die wir dort holen, über Wohl und Wehe dieser Partei entscheiden. Weil wenn wir dort deutlich unter 2% landen, dann haben wir einfach in Zukunft keine Mittel mehr. Insofern macht es Sinn, die Mittel, die wir jetzt noch haben, auf diesen Punkt zu konzentrieren. Deswegen bin ich dafür. Jo, und ich habe jetzt auch verstanden, dass sich niemand daran halten muss, tatsächlich eine Person für 90 Euro Stundenlohn einzustellen, sondern dass er einfach nur dieses Budget zur Verfügung hat, weil das die Kosten wären für eine Person, die 90 Euro Stundenlohn für 16 Stunden nehmen würde. Richtig, Anruf? Er kann also mit diesem Geld grundsätzlich machen, was er will, mit den 46.800. Hauptsache, setzt sie irgendwie für Pressesprecher ein. Für Presseöffentlichkeit, ja. Das würde gehen. Was er nicht machen darf, ist den Pressesprecher dann halt mit 60.000 zu entlohnen. Da sind wir dann drüber. Er kann natürlich jederzeit dort runter gehen unter den Preis, der dort angesetzt hat. Wie gesagt, das hat ihm sein Gutachter eingebrockt oder eingesetzt. Nicht er selber. Oder zwei Halbtagskräfte oder wie er das auch immer für am besten strukturiert sieht. Das ist also tatsächlich möglich. Gut, das war mir nur wichtig, weil das hatte ich vorher tatsächlich hier nie rausgelesen. Ich dachte tatsächlich, dass er echt so eine Honorarkraft auf exakt der Basis jetzt einstellen müsste. Gut, dann sehe ich das anders. Dann finde ich das sehr gut, was hier steht. Nehme meine Kritik da zurück und würde hier in dem Fall tatsächlich dafür stehen. Dann fehlt noch Andreas und ebenfalls wieder Jörg. Ich würde mich enthalten, weil ich noch nicht in der Komplexität, also in der Tiefe drin bin. Welcher Michael war eigentlich der Gutachter, nur mal so rein Interesse halber? Michael? Moment. Hamburg, okay, alles klar. Genau, der 1V von Hamburg, der auch, wie gesagt, Christus beerben wollte, glaube ich. Ja. Okay, dann haben wir 5 dafür, 2 Enthaltungen. Damit ist auch dieser Antrag ja angenommen an dieser Stelle. Und Andreas darf den letzten Antrag für heute von sich vorstellen. Das ist der Bereich Veranstaltung. Jetzt weiß ich nie, warum mein Antrag auf Überarbeitung der GO verloren gegangen ist. Verdammt, das muss ich nochmal schreiben. Aber Andreas darf erst mal. Okay, der Landesvorstand stimmt für folgenden Antrag des Schatzmeisterclubs. Der Schatzmeisterclub möge beschließen, für die Grundversorgung im Bereich Veranstaltung ein Budget von 23.500 Euro zur Verfügung zu stellen. Der Vorstand wird aufgefordert, zum nächsten BBD die Verwendung der Mittel offen zu legen. Für die Verwendung der Mittel geben die BOLGEFs der Länder und des Bundes Empfehlungen ab. Wenn ihr unten gibt's bei Zusatzinfos so einen Link, der nennt sich Schatzkistenpiraten, Pet.de, Dorle und Anru, weil wir zwei die Gutachter waren. Das machen wir mal bitte auf, dann kann ich euch ein bisschen mehr dazu erzählen. Der Christus hatte ein riesen Budgetdings reingeschmissen. Ich habe hier mal aus Gründen, weil es halt trotzdem noch read-only ist, das was rausgenommen, was sowieso hirnrissig war. Er hatte am Anfang einen Vorschlag eingereicht, der hatte sich mit dem von Packi in einigen Punkten überschnitten. Deswegen haben wir beide angeschrieben und haben gesagt, redet nochmal miteinander und streicht mal die Doppelung raus. Zum Beispiel hatten beide drin Pressekonferenzen. Christus 6 und Paki 5. Ich glaube, und da wir gesagt haben, 11 Pressekonferenzen, nächstes Jahr 1.000 Euro, halten wir für glauben wir nicht, dass das wirklich sein soll. Und die hat dann auch Christus rausgenommen. Deswegen tauchen die auch hier nicht mehr auf. Dann haben wir aus denen, standen noch so Sachen drin, wie BOLGEF-Treffen und sowas. Die haben wir auch rausgenommen, weil Lothars Vorschlag eindeutig war, Aktionen und Veranstaltungen und vor allen Dingen bundesweite Veranstaltungen und nicht extern und nicht interne Sachen. So, dann blieben übrig von dem alten Vorschlag von Christos die Sicherheitskonferenz mit 5.000 Euro, die Hanfparade mit 2.500, TTIP mit 1000 Euro, CSDs in Deutschland mit 2,5, Veranstaltungen für NSE, BND-Gesetze 3,5 und Promolesungen über NSE und BND in den jeweiligen LGS mit 3000. Dann eine Wahlkampfparty, Auftaktparty in Berlin mit 4 und eine Wahlkampfparty im September sozusagen mit 1500. Und man hatte zusammen gemacht 23.000. Das überarbeitete Ding von ihm ist ein bisschen weniger strukturiert gewesen. Da hat er gesagt, er braucht 24.500 Euro für Veranstaltungen und nochmal 5.500 für diesen Wahlkampf. Kam auf 30. Und dann haben wir aus den ganzen Modulen, die er übrig gelassen hat, die er noch aufgeschrieben hat, die zwar schön wären, aber bei weitem das Budget der Partei überschritten hätte, denn mit allen Modulen wäre er dann irgendwo bei knapp 4 Millionen Euro gewesen. Die sind deswegen hier schon rausgeflogen, weil Shitstorm brauchen wir zu produzieren. Ist das übrig gelassen. Er wollte eigentlich noch einen Campaigner haben für den Wahlkampf. Das war nicht mehr drin, die 40.000. Da werden dann die Landesvorstände wahrscheinlich alle amok gelaufen. Jetzt ist es natürlich so, dass Paki da oben einen ziemlichen Posten Holz ja für den Pressesprecher bekommen hat. Wenn er der Meinung ist, er braucht das nicht, kann er ja Christos jemanden geben für seinen Campaigner. Da sollen die sich drum klopfen. Wäre zum Beispiel eine Möglichkeit auch, wenn Paki sagt, er überträgt einen Teil seines Budgets an Christos, steht dem meiner Meinung nach nichts im Wege, sollen sie sich einig werden. So, wir haben dann, Dolo und ich, einen Vorschlag gemacht, die Piraten-Sicherheitskonferenz mit über den Schatzmeißlob mit 4.000 Euro zu bezuschussen, die Hanfparade mit je nach Ausgabenlage, weil wir uns da noch nicht sicher waren, was Berlin bezahlt hat, entweder 2,5 bis 4, die Hanfmesse 2,5 bis 4, die TTIP 1.000, die NSE-Gesetze mit NSE und BND-Gesetze und ähnliche Veranstaltungen mit 4,5 bis mit 4 bis 6, die Wahlkampfauftragsparty mit 3 und die Wahlkampf-Wendparty mit 1,5, da kommen wir auf 18,5 bis 23,5. So. Ich habe mir davor angeguckt, was haben wir dieses Jahr bezahlt. Die Piraten-Sicherheitskonferenz hat dieses Jahr Kosten von 10.600 Euro verursacht, haben nur 1.500 Euro mit Ticketverkaufen und Spenden eingenommen und der Rest ging als Zuschüsse von den Landesverbänden rein. Am Ende waren dann noch 300 Euro Minus drin, die hat dann der Bund ausgeglichen, deswegen waren das dann 9.100 Euro an Zuschüssen. Die Hanfmesse und Hanfparade zusammen haben bis jetzt Kosten von 8.200 Euro gehabt, er hat Einnahmen von 330 Euro gehabt. Und Zuschüsse, die schon bezahlt wurden, waren 6.920 Euro, machten einen Fehlbetrag von 950 Euro. Dann gibt es jetzt noch diverse Landesverbände und Untergliederungen, die noch nicht bezahlt haben. Das wären nochmal 2.100 Euro. Die würden noch draufgehen, also macht diese Hanfmesse und Hanfparade im Endeffekt sogar ein Plus von 1.200 Euro. Dann haben wir die TTIP noch gehabt, da waren 1.000 Euro aufgerufen, es haben zwei Landesverbände je 200 Euro bezahlt, einer davon ist Sachsen, die anderen Landesverbände haben ihre Zusagen noch nicht eingelöst, deswegen ist da auch noch ein Fehlbetrag offen. Jetzt sieht ihr unten drunter die Kalkulation für die Sicherheitskonferenz in 17, da kommt am Ende eine Endsumme von 17.800 Euro raus, 17.180 Euro raus. Und da war ich erstmal ein bisschen grantig, weil ich nicht eingesehen habe, wo dann diese Erhöhungen plötzlich herkommen von über 7.000 Euro fast. Wir haben dann am Sonntag nochmal geredet mit dem Organisator und er hat gesagt, er hat sich dieses Jahr eben wegen dieser Fehlkalkulation, wo der Bund nochmal 300 Euro nachschießen musste, einen bösen Einlauf von Manuela abgeholt. Und wer Manuela kennt, nämlich Mo, der weiß, das willst du nicht ein zweites Mal. Und deswegen hat er dann etwas großzügiger kalkuliert. Das heißt nicht, dass diese Summe auch komplett ausgegeben wird. Und er hat jetzt zum Beispiel auch noch Redner, die dieses Jahr aus der USA kommen, was natürlich die Reisekosten ein bisschen erhöht im Gegensatz zum letzten Jahr. Eingesammelt hat er bis jetzt von Landesverbänden wie auch von uns zum Beispiel 9.400 Euro. und kommt dann mit diesem Zuschuss, den wir so grob, um das mal zu definieren, was wir für die Veranstaltung nehmen wollten, auf 13k. Jetzt können natürlich die BeuGEF sagen, entweder wir sammeln noch Geld aus diesen 23k, die wir da vorgeschlagen haben, geben ihm noch ein bisschen mehr dazu. Oder aber sie schicken nochmal rum, dass nochmal ein paar Gliederungen ihm Geld dafür geben. Es ist ihm auch in der letzten Bundesvorstandssitzung ist das Sponsoring freigegeben worden, laut Christos für alle Veranstaltungen, so hat er es am Sonntag gesagt. Das heißt, auch die Piratensicherheitskonferenz kann sich jetzt Sponsoren suchen, um dort Kosten zu übernehmen, beziehungsweise Geld zu geben, um dort einen, naja, Werbung machen zu dürfen für sich auf unsere Sicherheitskonferenz. Dasselbe gilt dann für die Hanfmesse. Für die Hanfmesse ist im Endeffekt dasselbe Budget angesetzt wie dieses Jahr, so das Geld zusammenbekommt. Auch die Hanfmesse und Hanfparade dürfen sich jetzt Sponsoren suchen. Da gibt's wohl schon ein paar Ansätze, dass das zusammenkommt. So, deswegen sind wir dann halt auf diese Summe von 18,5 oder 23k gekommen und die 30 von Christos haben wir nicht genommen. Zum Beispiel haben wir da rausgenommen, um das zu sehen, CSDs in Deutschland. Diese Summe, die Christos da mal angesetzt hat mit 2,5 irgendwo, ist zum Sterben zu viel fast und zum Leben zu wenig, weil es gibt so viel CSDs in Deutschland. Wen willst du dann aus diesem begrenzten Pool da Geld geben? Das funktioniert nicht. Also haben wir gesagt, nehmen wir sie raus, stecken wir sie irgendwo anders mit rein. So kamen wir zwei dann auf das Ergebnis und Christos war dem nicht abgeneigt. So, habt ihr Fragen? Magst du das Pad öffentlich machen? Ist das nicht öffentlich? Das ist public. Ach nee, du meinst das mit den Zahlen? Ja. Die ganze Kolonne, die Andro gerade vorgelesen hat oder erzählt hat. Moment. Man kann Andro halt so schlecht unterbrechen, aber wenn der einmal redet, dann redet er ziemlich viel am Stück. Jetzt ist es public. Nope. Von welchem redet ihr? Parfüm-Verteilung ab 2017? Schatzkiste Piratenpad Dole minus Anro. So, jetzt. Guck mal nochmal, jetzt müsst ihr aber gehen. Ja. Danke. Und Marc, das andere ist ein Google Docs, kein Pad. Ja, deswegen war ich gerade etwas verwirrt. Also wir können das auch dann Read Only stehen lassen. Wie gesagt, ich habe das dann mal das Zeug, was bei jeglicher Möglichkeiten war, weil überhaupt nicht mehr vorhanden, schon rausgenommen. Tauchen da eigentlich auch irgendwo die BBTs auf oder sind die in einem eigenen Posten? Die BBTs übernimmt der Bund, komplett. Aber nicht aus den 24.500 oben, oder? Nein, dafür hat Loder ein Budget gemacht. Bloß das Problem an dem Dings ist, Loder übernimmt die kompletten Personalkosten aller Angestellten, Loder übernimmt die BBTs, Loder übernimmt alles andere, sonst was im Bund anfällt. Es bleibt dann aber 0 Euro übrig für irgendwas anderes. Und das steht okay, alles klar, verstanden. Und alles andere steht bei der Veranstaltung, die Christus haben wollen, steht hier, für Packis, es steht im Endeffekt, das hat uns ja dann einiges, Kopfzerbrechen gemacht. Wenn wir das nicht jetzt hier so beschließen und das nicht durchgeht, gibt's das nicht. Loder hat keine Möglichkeit, irgendeinen Antrag, den wir hier nicht, der nicht angenommen wird, von allen Landesverbänden oder von der Mehrheit, selber zu finanzieren. Ist nichts mehr da. Außer er nimmt die letzten Rücklagen, die er noch hat, und pulvert die dort rein. Aber der Bund hat nichts mehr. Und das Problem ist halt, diese ganzen Dinger, wo man halt nochmal ran müssen, ist A, die Verteilung und B, die Einnahmen. Wenn das so, weil der Bund soll viel tun, aber er kriegt das Geld nicht. Jetzt hört sich das ganz böse an. Das Beste, was dem Bund passieren kann, ist, dass NRW aus dem Landtag fliegt und nicht über 2% bekommt. So. Das wäre gut für die Bundespartei, aber weil sie dann automatisch mehr Geld bekommen würde. Aber schlecht für uns alle. Es wäre gut für den Bundesvorstand, aber schlecht für die Gesamtpartei, sagen wir es mal so. Ja, genau. Okay, ich glaube, Andreas, du bist durch. Ich bin soweit durch. Es haben schon Leute abgestimmt, und zwar 1, 2, 3, 4 Leute sind dafür. Ja, es fehlen nur noch ich, du und Jörg. Jörg ist dafür. Gut, damit fehlen nur noch du und ich, Andro. Der Ich ist auch dafür. Gut, dann sind wir zum Ende nochmal einstimmig gewesen. Dann damit ist auch dieser Antrag angenommen und wir kommen zum ersten Antrag, bei dem wir auch was anderes machen müssen, außer nur reden. Weil beim Beschluss der GO, wo schon drei Leute dafür sind, müssen wir noch darüber reden, was Jörg so für neue Aufgaben kriegt. Ja, du darfst nochmal. Jetzt mach mal das Google Docs auf. Wenn ich scanne, kommt er gleich auf die 17er Umverteilung. Das, was wir so eben gerade zusammen so zugestimmt haben, ist diese Zahl in diesem grauen hinterlegten Feld auf B4. Test, Test. Ja, ich höre dich. Du warst etwas abgehakt in deinen letzten 2-3 Sätzen. Okay, die Summe, über die wir gerade abgestimmt haben, ist die Zahl in dem grau hinterlegten Feld B4. Jo, 183.121. Gut. Das heißt, wir kriegen nächstes Jahr, wenn ihr runterguckt, in die Zeile K22, das ist das, was Sachsen jetzt aus dem Bundestopf bekommt. Und wenn du rübergehst in die Zeile O22, das ist das, was wir mit unserer eigenen Parteien finanzieren, die in 17 als Abschlag kommt, dann sozusagen kannst du nicht verrechnen. Das wäre das, was wir dieses Jahr in 2016 als Einnahmen aus Parteienfinanzierung verbuchen werden. Diese knapp 18.000. Bedeutet, dass wir einen sehr viel dünneren Haushalt nächstes Jahr haben werden, richtig? Das hat nichts mit dem Haushalt nächstes Jahr zu tun. Das Problem an dem Haushalt nächstes Jahr ist, ich muss ganz tief in die Glaskugel gucken, weil für den Haushalt nächstes Jahr ist entscheidend, wenn ihr das Google Docs ganz nach vorn schiebt, auf Einnahmen geht und ganz nach unten, fast ganz nach unten scrollt. Und das dort das Jahr 2016 findet. Dieses Jahr ist eigentlich für die Einnahmen für nächstes Jahr verantwortlich, was wir im Haushalt haben. Also die BaFin bleibt uns weiter vom Land, eventuell. Was wir aus dem Bund bekommen. Was heißt eventuell? Ja, eventuell lass mich mal ausreden. Wenn da was wir aus dem Bund bekommen, entscheidet sich auch über diese Einnahmen hier. Wenn ihr euch jetzt mal den Landesverband Bayern anguckt, Bayern ist genauso gut aktuell, aber Bayern ist durch alle Gliederungen aktuell auf 11, 2016. Und guckt euch mal Bayern in der Zeile 241 an und guckt euch mal Bayern in der Zeile 212 an. Seht ihr besonders bei den Spenden einen gravierenden Unterschied. Da fehlt nämlich ein Haufen Zaster. Auch bei den Mitgliedsbeiträgen fehlt einiges. Wenn du den Bayern als Durchschnitt nimmst oder als Vergleich für alles andere. Wir hatten in 2015 Einnahmen von 900.000 Euro. Die zur Verteilung angesetzten 770 Euro oder Auszahlung vom Bundestag entsprechen dem, was uns letztes Jahr von 15% abgezogen wurde. Es kann auch sein, dass da ein bisschen mehr rauskommt, wenn die anderen Parteien Grenze knacken. Dann könnte man da auch mal mit einer 800.000 noch rausgehen, was auch unseren ganzen Haushalt und alles auch beim Bund entspannen würde. Aber das ist das Worst Case, was man da, was da drin steht, diese 777. Und jetzt seht ihr das für 2016 in den Landesverbänden. Gut, es gibt paar, die haben nichts gebucht, aber da kommt auch nicht viel rein. Wir gerade mal im Moment bei 489.000 Euro Einnahmen ohne Kürzung liegen. Das ist etwas mehr als die Hälfte von 2015. Und wenn ihr geht auf den Reiter Länderanteile, zieht, bis er kommt, Wahlen bis inklusive 2017. Dann seht ihr dort einen minus 125.000 Euro stehen. Das ist aber noch berechnet auf die also auf die Wahlergebnisse in NRW, Saarland und Schleswig-Holstein von der letzten Landtagswahl. Das kann, also wenn die nicht wieder dasselbe gute Ergebnis einreichen, wovon wir ausgehen und ausgehen müssen, bei den Einnahmen, die wir jetzt haben, würde nämlich bedeuten, die minus 125.000 bedeuten, dass die Landesverbände einen Teil ihrer BaFin, die sie nächstes Jahr als Abschlagszahlung bekommen, zurückzahlen müssen. Weil der Bund nicht mehr so viel Abschlagszahlung bekommen hat, um die Rückzahlung zu leisten. Das heißt, die fahren ein gutes Ergebnis ein, wir kriegen noch weniger Geld rein als in 15 in dieses Jahr, und dann werden die Landesverbände zur Kasse gebeten, nicht nur der Bund. Deswegen habe ich gesagt, eventuell bleibt uns die ganze Parteienfinanzierung, die wir nächstes Jahr als Abschlag erhalten. So steht's. Also die Zahl ist nicht 5 vor 12, wir sind schon bei 1 oder 2 vor 12. Deswegen habe ich ja vorhin gesagt, eigentlich vom finanziellen her und von der für die andere Landesverbände musst du darauf hoffen, dass die noch im Landtag sitzen, rausfliegen. Politisch ist das total kontraproduktiv, aber es ist richtig schwierig zurzeit. Und aus diesen Zahlen, die eigentlich hätten jetzt alle Landesverbände inklusive allen Gliederungen Stand 11 oder wenigstens bei den Untergliederungen Stand 8 oder 9 2016 sein müssen, darauf müssten wir Landesschatzmeister und auch die Kreisschatzmeister eigentlich ihren Haushaltsplan für nächstes Jahr optimieren und erstellen. Und deswegen sage ich, das hier ist ein riesen Glaskugel. Deswegen habe ich ja auch für den wir demnächst irgendwann mal beschließen oder uns ansehen werden, auch ganz wenig Geld aus der BaFin da reingesetzt. Das musst du mir irgendwann unter vier Augen nochmal erklären, warum wir insgesamt weniger Geld haben, wenn mehr Geld haben, wenn NRW schlecht abschneidet. Das kann ich dir auch ganz kurz erklären. Also nicht insgesamt mehr Geld, aber wir anders. Alles Geld. Uns stehen sozusagen würden dann uns nächstes Jahr ungekürzt oder gekürzt, diese 421.000 Euro würde dann der Bundestag beschließen für die Abschlagszahl in 2018, die wir für 2017 bekommen werden. So, der Bund müsste dann die Differenz zu den 777.000 Euro Abschlagszahlungen, die geleistet werden wahrscheinlich, ausgleichen. Das kann er aber nicht, weil allein NRW ausbezahlt bekommt über 300.000 Euro noch nächstes Jahr. Wenn natürlich NRW ein viel schlechteres Ergebnis einfährt, fallen die Auszahlungen, die normalerweise NRW bekommt, zum großen Teil an den Bund wieder. Das heißt, je schlechter die Landesverbände geht, umso mehr Geld gibt der Bundestag dem Bund. Weil alles, was die Landesverbände bekommen, zieht der Bundestag von den Zahlungen an den Bundesverband ab. Das heißt, eigentlich wäre es ganz gut für uns, wenn NRW gut abschneidet, aber dann bräuchten wir einen dem Bund wohlgesonnenen Landesvorstand. Genau, oder du machst das Kraftzwang aus der Bundessatzung. Ja, alles klar, verstanden. Und deswegen gab es ja diesen Finanzrat und diese ganze Verteilung, die hier noch in dieser Tabelle drin ist, die da in Berlin ausgeklüngelt wurde, mit einem, ich sag mal, NRW-Bonus. Denn wenn du das damals ordentlich gemacht hättest und nicht unter Voraussetzung, uns geht's die nächsten Jahre blendend, wir werden jedes Jahr über 1,5 Millionen Euro BaFin bekommen, wäre das schon damals auf die Füße gefallen. Und NRW hätte nie zugestimmt. Weil dann hätten sie einen Großteil von diesen 300.000 Euro nämlich schon jedes Jahr abführen müssen und nicht bloß die Hälfte, wie es jetzt ungefähr ist. Naja, ich habe abgestimmt. Also das heißt, wir müssen irgendwie noch uns was einfallen lassen. Es ist schon was ein bisschen in Planung. Dazu dann mal später mehr. So, und jetzt darf der Michael seine GO ändern. Wenn wir das denn wollen, denn wenn Jörg jetzt auf diesen Link da klickt, der hier in Zeile 269 drin ist, kommst du in eine Geschäft, wo bei dir bisher drin steht Unterstützung des PolGF und zielführend war, dass Marc mit dir die Woche schon mal darüber redet, aber wir haben ja jetzt Uhrzeit und deswegen wäre das jetzt der letzte Punkt, für den Marc noch wichtig wäre. Wie stellst du das vor, Jörg? Wie siehst du das, Marc? Hinweis an Jörg, wir reden jetzt gerade über die Verteilung die Aufgabenverteilung, Paragraph 7 ab Zeile 56. Ganz konkret ab Zeile 142 deine Aufgaben. Jörg ist momentan nicht im Patch, weiß auch nicht, ob er mich gerade hört. Ich höre dir zu und gucke auch. Bist du in diesem GO-Pad? Gerade nicht. Dann geh mal rein, darum geht's nämlich. Ja, Michmo, du musst es nicht gleich fünfmal in den Chat hauen. Oh, tut mir leid. Mein Internet ist ein bisschen stockig heute. Also, dass die Telekom mal den stabilsten Internetanschluss liefert in so einer Gruppe, hätte ich auch nicht gedacht. Lieber 5 richtige Links als einen falschen. Also Jörg, im Mumble siehst du den auf der linken Seite jetzt, auf der relativ weit unten viermal reingepostet. Der ist schon drin. Ich bin schon drin, mein Rechner ist nur ein bisschen. Und mein Internet hatte ich schon wieder näher angezeigt, ist nicht schlimm. Also es ist de facto so, Jörg, dass ich tatsächlich im Moment zumindest die PolGF-Telco dienstags abends nicht wahrnehme. Und das wäre mir ein Anliegen, wenn du das übernehmen könntest. Das ist eine Stunde, die wird auch tatsächlich ziemlich effektiv auf eine Stunde begrenzt, in der Regel von 8 bis 9, glaube ich. Und ich glaube, ich hatte dich in dieser Twitter-Gruppe schon eingetragen. Die müsstest du mitlesen können und auch schreiben können. Ja, da bin ich drin. So, wenn du jetzt noch die regelmäßige Telco dienstagsabends um 20 Uhr für mich wahrnehmen könntest und wir uns dann in irgendeiner Form darüber abstimmen, was es da gibt, oder ich versuche die Pads nachzulesen oder whatever. Aber ich habe im Moment mit Bundes-IT, ich glaube, die nächsten Wochen und auch Monate mir wieder was aufgeheizt. Naja, was recht arbeitsintensiv zu werden verspricht. Ja, bin ich gern dabei. Du kannst da auch gerne selber aktiv werden. Also ist nicht so, dass ich mich jetzt überfahren fühle, wenn du sagst, hey, ich habe Bock, dieses und jenes Thema in Sachsen zu machen als Polgif oder so, dann mach das halt. Du kannst mich ja gerne irgendwie in CC setzen bei solchen Sachen oder so, aber im Moment wäre ich sehr dankbar, wenn mir jemand diese PolGF-Arbeit quasi abnehmen könnte, da ich persönlich die Bundes-IT-Sache im Moment für wichtiger halte, aus bestimmten Gründen sich auch da gerade keine anderen Leute anbieten, die versuchen, das zu treiben und ich mich jetzt da sozusagen ins Spiel gebracht habe, wahrscheinlich auch eine Beauftragung vom Bund, vom Bundesvorstand kriegen werde dafür, dann muss ich mich auch zumindest in den nächsten Monaten mal vorrangig darum kümmern. Und dann wird PolGF-Arbeit komplett liegen bleiben. Also mehr als ab und zu mal Sachen zu verbreiten und vielleicht mit Christus ab und zu telefonieren und mich über Dinge auszutauschen und diese Gruppe zu verfolgen, habe ich jetzt nicht geleistet und werde ich auch in den nächsten Wochen nicht leisten können. Gut, dann kümmere ich mich darum mit. Jo. Gibt es noch irgendwas anderes, was dir unter Punkt 7 dort ab Zeile 142 fehlt, was du gerne machen würdest, was du vermisst? Weil bei dir stehen jetzt relativ wenige Punkte. Im Moment noch nicht, weil ich bin immer noch dabei, mir einen Überblick zu verschaffen. Also ich persönlich hätte auch nichts dagegen, wenn du in diese Öffentlichkeitsarbeitsschiene mit reinrutschen könntest, zumindest insoweit, dass du in die Lage versetzt wirst, Pressemitteilungen rauszuschicken. Das hat bisher immer, also jetzt im letzten Vorstand und auch bis zu Marcells Ausscheiden, vor allem mich mit Marcel gemacht. Den entsprechenden Verteiler hat jetzt im Moment Moritz, das heißt, den könnte er auch rausgeben. Das wäre vielleicht auch noch ein Gedanke, weil ich glaube, auf der Strecke sind wir noch ein bisschen dünn. Ja. Also ich würde mich da mit den anderen absprechen, weil was raus ist, ist raus. Und es sollte ja schon konform mit der Meinung der Piraten Sachsen sein. Ja, normalerweise gibt es da einen Prozess mit vier Augen und so. Da unterhalte ich am besten mal direkt mit Michael, weil da müsstet ihr beide euch dann absprechen. Es gibt halt ein entsprechendes Pad und es gibt eine gegenseitige Freigabe und solche Dinge, aber das müsst ihr dann untereinander auskaspern. Ja, und vergesst mal den Robert nicht. Genau, Robert natürlich als Spitzenkandidat auch noch, genau. Ja. Trifft das auf allgemeine Zustimmung auch der anderen, wenn ich da jetzt Öffentlichkeitsarbeit bei Jörg mit reinschreibe? Also ich habe es jetzt mal beispielhafter eingetragen. Nichts dagegen. Jo, ich habe auch nichts dagegen. Robert? Mir ist egal. Dann würde ich das gerne so mit reinnehmen. Ich behalte das bei mir auch drin, aber bin mir bewusst, dass ich das in den nächsten Wochen einfach genau wie in den letzten nicht leisten kann. Jo, also das wären jetzt so meine Anliegen gewesen. Jörg, von dir noch irgendwelche eigenen zusätzlichen weiteren Wünsche, Ideen, Anregungen? Den Rest haben wir halt schon relativ stringent ohne dich durchdiskutiert. Wenn du jetzt beim Lesen nie irgendwas ganz Kritisches gefunden hast, würde ich dir jetzt nie unbedingt nochmal ein großes Fass aufmachen, aber ansonsten halt für deine eigenen Aufgaben. Nein, soweit alles gut. Wenn ich noch was finde, würde ich mich melden. Gut, sehr schön. Ja, können wir jede Zeit darüber reden. Passt. Sehr gut. Gut, alles klar. Und dann würde ich mal diese neue Form der GO, die hoffentlich jetzt gerade jemand beim Reden nur angepasst hat. Ja, hat er. Zur Abstimmung stellen, wenn es hier keine weiteren Anmerkungen zu gibt. Das wäre dann erstmal unsere endgültige GO, bis auf irgendwelche Widerrufe, Änderungen und so weiter. Und ich bin da grundsätzlich dafür. Und ebenfalls Robert, Stefanie und Moritz, Entschuldigung, Marc, Anro und Jörg fehlen noch. Tragen wir mich mal bitte für dafür ein. Jörg ist dafür. Und Marc ebenfalls, damit einstimmig angenommen, umsetzungsverantwortlicher wäre hier nie Anro. Ich trage es dann Kleinmannswiki ein. Oh. Also könnte ich das mal machen. Gut, alles klar. Damit sind wir mit dem formalen Teil da durch. Hat jemand noch irgendwelche Anträge, Sachen, die jetzt hier noch unbedingt abgestimmt werden müssten? Gut, das ist nicht so. Damit offene Baustellen und internes. Und als erstes haben wir unsere abgespeckte Version des Kalenders. Das muss Stefanie noch ein bisschen irgendwie besser hinkriegen. Ich weiß nicht. Ist dir auch klar, wo du die Daten herkriegst inzwischen, Stefanie? Nein, ich weiß es nicht. Ich hätte es ihr zeigen müssen, ich habe es nicht geschafft. Dann bitte mal Marcel ansprechen. Der hatte das uns alles erzählt und mir gezeigt, ich habe es nur an Steffi noch nicht weitergegeben. Gut, kriegst du dann ein neues To-Do von mir. Dann mach das. Dann vorläufig leider erstmal nur die beiden Events, Piraten Chemnitz Tour de Glühwein am 8.12. auf der Theaterstraße und am 17.12. Piraten Chemnitz Weihnachtsfeier, ebenfalls am 17.12. Am 18.12. Entschuldigung, Hauptversammlung Kreisverband Meißen, genau, auf der Gerbergasse 6 in Meißen. Fällt mir da gerade noch irgendwie ein. So, fürs nächste Mal dann hoffentlich ein größerer Kalender und wir kommen zu offene Baustellen und starten hier mit Internes und haben hier unsere Landesliste. Ich hatte dazu mal ein Ticket ins OTRS gepackt. Warte mal ganz kurz, Michmo. Meistens definitiv der 18., ne? Jo, Sonntag. Weil du hattest den 17. reingeschrieben und ich war mir schon total unsicher, weil Sören mir den 18. gesagt hat und ich zugesagt habe, dass ich hinfahre. Wäre das am 17. gewesen, dann hätte ich aber nicht hinfahren können wegen der Weihnachtsfeier. Das wollte ich nur noch mal kurz sichergestellt haben. Okay, gut. Dann tragt es unsere Termine mit ein. Steffi, dann hast du gleich noch ein To-Do. Du musst aufpassen, dass ich bei der Weihnachtsfeier nicht zu viel trinke, dass ich den nächsten Tag nach Meißen fahren kann. Okay. Wieso Steffi? Ich bin für Termine verantwortlich. Demnach. Nee, es war Spaß, aber Steffi kann so gut aufpassen. Das kann ich mir schnell geben. Zur Not sperre ich dich ins Klo. Also, dass Steffi gut aufpassen kann, kann ich bestätigen. Danke. Also, auf alle außer sich selbst. Okay, gut. Dann machen wir weiter bei offene Baustellen und internes. Wie gesagt, hatte ich ein Ticket zugeschrieben. Kann ich euch schon mal sagen, dieses Zusatzblatt mit dieser Meldebescheinigung müssen nur Leute ausfüllen, die im Ausland wohnen. Niemand anders. Hast du die Info jetzt hier? Aus dem Bundeswahlgesetz. Und außerdem hat der Bundeswahlleiter das mir gesagt. Wieso hast du mit dem Bundeswahlleiter gesprochen? Weil mehrere Menschen der Meinung waren, du hättest den Bundeswahlleiter schon angeschrieben und die ging mir so extrem auf den Sack, dass ich den angerufen habe. Blödsinn. Ohne mich irgendwie zu involvieren oder zu fragen, hat irgendjemand aus Dresden den Bundeswahlleiter angeschrieben. Das weiß ich über Martin. Das war aber nicht, das war ich definitiv nicht. Mich haben mehrere Leute angerufen und gesagt, du warst das. Nein, nein, gar nicht. Dann kam das vielleicht auch am Telefon falsch rüber. Ich habe mich sogar so ein bisschen drüber echauffiert, was denn Leute jetzt an mir vorbei und auch ohne mich in CC zu setzen, mit dem Bundeswahlleiter dort sich ins Benehmen setzen. Ich wiederum habe versucht, die Frau Barbara König bei der Landeswahlleitung anzusprechen, weil das die Ansprechpartnerin nach wie vor ist. Das ist eine Stellvertreterin der Landeswahlleiterin. Ich habe ungefähr 5-mal versucht, dort anzurufen in den letzten 3 Wochen und habe sie nicht ans Telefon gekriegt bisher. Das kann aber auch gut sein, weil die im Moment, glaube ich, noch nicht so richtig für Wahlkampf macht. Die hat ja auch, die ist Abteilungsleiterin im Statistischen Landesamt und hat eigentlich einen anderen Tagesjob. Diese ganze Wahlleitungsscheiße, die kommt immer erst quasi kurz vor der Wahl für die. Das mag sein. Sie hat mich leider auch nicht zurückgerufen. Ich werde mich demnächst mal per Mail an sie wenden und um Rückruf bitten. Also am besten noch diese Woche, damit ich das vielleicht vor der Jahreswende von der noch einen Rückruf habe. Und eigentlich, soweit ich das von den anderen Poygaps weiß, müssen wir nur unsere Listenaufstellung quasi dort anmelden und dann kriegen wir von denen die entsprechenden Formulare zugeschickt. Und genau das werde ich möglichst noch vor der Jahreswende erledigen, sodass wir tatsächlich spätestens ab Anfang 2017 anfangen können, U's zu sammeln. Genau, so das auch. Also wer auch immer den Bundeswahlleiter angeschrieben hat, mich haben Menschen angerufen auf der LGS-Nummer, haben behauptet, der Bundeswahlleiter würde sagen, dass er den Piraten Sachsen eine offizielle Antwort geschrieben hätte auf ihre Anfrage und denen deswegen ihre Frage nicht beantwortet. Das kann sehr gut sein. Diese Anfrage kam nicht von mir, die war auch nicht offiziell, also zumindest nicht aus dem Landesvorstand heraus, so bin ich mir relativ sicher, sondern ich weiß halt von Martin. Martin hat mich irgendwann informiert, dass Person XY, den Namen habe ich gerade nicht parat, aus Dresden sich an den Bundeswahlleiter gewandt habe, um dort diese Frage loszuwerden. Da habe ich gesagt, Martin, seid ihr denn alle völlig bekloppt? Lasst mich das bitte klären und lasst mich das bitte mit der Landeswahlleitung klären. Wir machen uns hier doch unseren Namen kaputt. Wir machen uns doch lächerlich. Bitte haltet da alle mal die Füße still und lasst das bei einem Kommunikationskanal. Alles andere kann uns nur schaden. Okay, zumindest nachdem mich jemand aus Thüringen, aus Hessen und ich weiß nicht, woher der Dritte kam, angerufen hat, da habe ich mich dann da mal genötigt, die wieder anzurufen und zu sagen, dass ich die Mail nicht bekommen hätte, was nicht stimmt, aber egal. Und er hat mir das dann nochmal telefonisch so bestätigt. Na super. OTS war es nicht und dass du es nicht warst, konnte ich mir denken, weil du nicht gesagt hast, dass du dem geschrieben hast. Nein, es war tatsächlich, und das weiß ich nur von Martin, dass es irgendjemand, der mit Organisation von Wahl gar nichts zu tun hat, aus Dresden war. Und das weiß ich nur, weil Martin mir das zufällig am Telefon erzählt hat, weil er mich kurz nach der LMV angerufen hat. Na, ab wann können wir jetzt UUs sammeln und was brauche ich dafür? Und ich gesagt, Martin, halt mal die Füße still. Sehr geil. Wenn das dann mit den Uhus losgeht, wäre ich dafür, wenn wir auch so einen Zähler bei uns auf die Homepage und die Wiki-Seiten packen. Okay. Halte ich für eine gute Idee, ja. Müsste es ja auch irgendwo als Vorlage auch noch geben, oder? Also Homepage und auch Wiki vielleicht. Ich würde ja auch gerne anfangen, Unterschriften zu sammeln. Glaube ich dir, Robert. Aber tu mir einen Gefallen, wende dich jetzt bitte nicht noch an den Bundeswahlleiter, deswegen. Ach Leute, ich mache euch das mit dem Zählen so, ich schreibe euch eine App, da drückt ihr einen Knopf, wenn ihr eine Unterschrift gesammelt habt und dann passiert das alles automatisch. Also Marc, ich schreibe dir mal rein bei Aufgaben bis Jahresende halt Klärung Landeswahlleiter Unterstützungsunterschriften sammeln, ne? Und dann denke ich mal, dass du das irgendwie noch hinkriegst. Wenn das nie klappen sollte, gib unbedingt Bescheid. Wer ist eine stellvertretende Vertrauensperson? Ja. Müsste ich jetzt echt auf die Papiere gucken. Okay. Ich? Warst du das? Kann sein, ja. Ja, war ja. Ich. Ja. Moritz, noch ein Hinweis. es gibt da zwei Counter. Ein Counter, so viel haben wir gesammelt, und ein Counter, so viel sind vom Amt bestätigt. Den zweiten kannst du nicht mehr abfüllen, sondern nur per Bestätigung vom Amt quasi. Ja, den zweiten befüllen wir dann demnach, weil wir die Bestätigung bekommen, nehme ich an. Ja, ich bin noch nicht sicher, auf welchem Weg die das machen. Mussten wir ja bisher noch nie machen, UUs sammeln. Also zumindest nicht auf Landesebene. Okay. Neuland. Er hat Neuland gesagt. Und das hat aber nicht Hashtag Neuland gesagt. Okay, machen wir weiter. Ich habe nämlich noch was entgeschlossen. Wie wir das dann machen mit dem Sammeln? Oder reden wir dann darüber, wenn Marc das drin hat? Jetzt muss ich auch ein Stück sehen. Lass weitermachen. Ich habe keine präferierte Organisationsform dafür bisher. Vor allem, glaube ich, ist es in jeder Stadt, wo nahe vor Piraten sind, wieder anders, oder? Die Frage ist, ob wir das mit der Handvoll von Piraten selbst schaffen, wie ihr das seht. Ich sehe das nämlich nicht so. Boah, keine Ahnung, ich muss erstmal nochmal die Termine. Also, erstmal wäre ja auch interessant, wann der Bundespräsident jetzt tatsächlich mal einen Termin für die Bundestagswahl rausrückt, weil dann können wir wenigstens mal konkrete Termine festsetzen oder nachgucken oder ausrechnen, bis wann wir den Scheiß denn zusammen haben müssen. Weil im Moment variieren die ja noch die potenziellen Daten der Bundestagswahl rein nach Wahlgesetz, variieren ja noch von Ende August bis irgendwann Mitte Oktober. Wobei natürlich Mitte September wahrscheinlich ist. Und ich hatte mir da schon mal ein Excel-Sheet gemacht, wo ich einfach verschiedene Zieldaten und so reingesammelt habe. Aber solange wir da nichts Konkretes wissen, und das wird erst um die Jahreswende, vielleicht sogar erst am Januar passieren, dass der offizielle Termin festgelegt wird, solange können wir auch nicht sagen, bis dahin müssen wir die 2000 Unterschriften zusammen haben. Und dann können wir vielleicht auch mal drüber reden, wie machen wir es denn am geschicktesten? Schaffen wir das aus eigener Kraft oder nicht? Ich glaube schon, dass wir es aus eigener Kraft schaffen könnten, aber dann müssten wir unsere Leute aktiviert kriegen und nicht erst im Mai, sondern tatsächlich auch schon im Januar, Februar. Das sehe ich nämlich auch so. Also ich habe letztens festgestellt, dass Studenten bereit sind, all ihre Daten für ein Überraschungsei abzugeben. Ich glaube, die würden das selber für einen Glühwein machen. Aber, dafür braucht man halt Menschen, die sich irgendwo hinstellen. Glühwein ist billiger. Ja, habe ich auch durchgerechnet. Gut, sehr schön. Also bis in 14 Tagen hoffentlich was Belastbares. Dann, ja, der OTS-Zugriff, der da noch steht. Noch Dinge offen. Ich gucke morgen in der Zentrale, ob von euch da Unterschriften da sind, und schreibe ich dann nochmal an Stefanie und Jörg. Gut, Andreas, Stand Buchhaltung hast du da reingepastet und Anweisung Bundesschatzmeister. Also, du darfst. Jo, nochmal was zu dem Wahltermin. Ich glaube, es ist das Wochenende im Moment, 17. September und oder 24. September. Das ist das, worauf sie sich so im Groben geeinigt haben. Also da kannst du schon mal reinschieben, dass es weder Oktober wird noch August, dass es sich da um diese zwei Tage terminiert. Darauf hat sich die Klüngelrunde der Parteien wohl so im Groben geeinigt. So, und jetzt zu diesem Stand Buchhaltung und Rebi 17. Wenn ihr den Stand Buchhaltung aufmacht, dann seht ihr dort oben die Landesverbandskürzel. Der Stand, das betrifft den Monat, und daneben grün, gelb und rot. Das heißt, Sachsen ist mit bei Stand 11, das heißt im November 2016. Das betrifft aber zum großen Teil, muss ich sagen, jetzt nur den Landesverband. Bei den Untergliederungen sind wir noch ein bisschen zurück. Aber es ging erstmal um die Landesverbände. So, geht noch runter bis Schleswig-Holstein, bis zu der 10. Gelb hat Lothar gesetzt, Brandenburg, genau, und Bavü. Ja, Berlin ist mit 7, fängt das bei der Roten an, und dann hast du Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein mit 0. Zu MacBomb muss ich sagen, die haben jetzt geschafft, innerhalb von einem Jahr aus verschiedenen Gründen drei Schatzmeister zu bekommen. Es hat zwischen keinem dieser Schatzmeister irgendwelche Übergaben stattgefunden. Die Bundesschatzmeisterei mit Lothar und Irmgard hatte am 30. November die letzten Unterlagen der Banken bekommen. Das war ein Riesenkampf, dort die Kontoauszüge zu bekommen aus MacPom. Schon für 15. Und der muss sich jetzt erstmal total durch 16 durcharbeiten, der Schatzmeister, den sie jetzt haben. Saarland, da hat der Schatzmeister gesagt, da Manuela das bucht im Bund eigentlich, aber so mit dem Rechenschaftsbericht ausgelastet ist, gibt er ihr diese paar Belege, die er hat für dieses Jahr. Man höre als Landesverband ein paar Belege. Erst wenn sie fertig ist mit dem Rebi 15. Deswegen ist da auch nichts drin. Wenn die Manuela diese Unterlagen hat, sind sie nicht schnell eingebucht. Was wirklich dann hinterherhängt, ist dann Hamburg, Sachsen-Anhalt, Bremen, Hessen. Oh. Und daraufhin, nach diesem Buchungsstand, hat Lothar gesagt, wenn das schon bei den Landesverbänden so mies aussieht, und aus den Erfahrungen von diesem Rechenschaftsbericht, sieht er den für nächstes Jahr, den wir nächstes Jahr abfangen müssen, extrem in Gefahr. Und hat dann diese hübsche Anweisung, die da drüben steht, unter RB 017, wird dann rausgehen. Das ist erstmal eine Vorinformation. Davon werde ich jetzt das sowieso jetzt an die Untergliederung weiterleiten. Die Ansprechpartner habe ich, sofern mir Mischmo dann mal sagt, wer denn in dem OV Neustadt in den Vorstand gewählt worden ist. Oder ob das dieselben sind wie bisher. Anfang Dezember 2016 das werde ich nämlich heute Nacht noch tun oder morgen. Schicke ich eine Mail raus an alle Kreisvorstände, was ich von denen haben will als Unterlagen. Ende Dezember gibt es eine Erinnerung. Was dort steht bei Mitte Januar, Vorlage Kassenbuch, trifft natürlich nur Leute, die eine Kasse haben. Bankbuch ist dasselbe, Spendenbuch ist auch, betrifft nur die, die nicht in Seetsch buchen. Kassenaufnahmeprotokoll gehört wieder zur Kasse. Wer keine hat, braucht das nicht. Die Kontoabschlüsse 31.12. Das wird lustig. Die müssen Mitte 17 da sein. Sind die Mitte 17 nicht da bei mir? Drucke ich mir das Ding von Lothar dann aus, schicke das zu den jeweiligen Banken und hole mir kostenpflichtig von diesen Kreisvorständen per Order Bundesvorstand rein. Das betrifft nämlich die Kreisvorstände und Untergliederungen, die jetzt keinen Zugriff mehr auf ihr Konto haben. Die sollten schleunigst dafür sorgen, dass sie das bekommen, und dass ich das dann am Mitte Januar diese Kontoauszug vom 31.12. bekomme. Gehst du auch gezielt nochmal auf die Leute zu? Ja, wie gesagt, das schicke ich alles raus. Das geht wirklich heute raus. Heute oder morgen geht dann eine E-Mail raus. Und zwar, deswegen habe ich vorhin gefragt, gehen die Vorstand@gliederungs-E-Mail-Adressen bei allen oder muss ich die einzeln anschreiben? Ich würde es einzeln machen. Ich würde meine Hand dafür nicht ins Feuer legen. Gut. Ende Januar geht das mit den Unterlagen erst richtig in die Eskalation rein. Mitte Februar gibt es nochmal eine Erinnerung für alle Unterlagen. Mitte März gibt's die nächste Erinnerung und Ende März gibt's eine Mahnung. Einmal an die Schatzmeister eigentlich. Und Anfang April gibt's eine Eskalation an die Gesamtvorstände, da gehen nämlich das an alle. Und Anfang Mai steht hier noch Einleitung von Ordnungsmaßnahmen. Wir haben uns dann drauf geeinigt, das fällt weg. Es gibt dann rechtliche Schritte, das heißt, dann wird dann der Gerichtsvollzieher dort dreimal erscheinen. Bei dem jeweiligen Schatzmeister. Und beim dritten Mal räumt er die Bude leer und sucht die Unterlagen für uns zusammen. Und dasselbe gilt natürlich, wenn er eine Seite weitergeht, ist der Fahrplan für die LVs da. Und an den werde ich mich halten, genauso wie das hier drinnen steht. Wer trägt die Kosten dafür? Also Gerichtsvollzieher sind hundeteuer, oh, wenn die nur klingeln. Die Wellenkreisverbände, da machen wir dann noch, wenn es soweit ist und es bei uns in Sachsen nötig ist, was ich nicht hoffe, weil wie gesagt, die Bankauszüge habe ich von fast allen bis auf zwei, die keinen Zugriff mehr haben. Wer das wohl ist. Ja, Ich habe auch zum Großteil die, bei einigen habe ich sogar schon fast alle Buchungsunterlagen und das ist schlimm, weil meistens gab es dann bloß noch einen Kassenbeleg, also einen Beleg, Ausgabenbeleg oder sonst irgendwas. Also ich hoffe, dass es in Sachsen nicht so weit kommt. Das gilt aber für alle und das werde ich auch so weiter kommunizieren, weil ich kann dann auch nicht abweichen davon, wenn es trotzdem in Sachsen mal jemanden betrifft. Das ist so. Aber ich hoffe nicht, dass es ist und natürlich werden dann die Kosten den Kreisverbänden draufgehauen. Da machen wir nämlich dann einfach einen Beschluss, wenn das soweit ist. Da habe ich auch kein Problem damit. Weil es ist ihre Pflicht, bis zum 31.12. eigentlich einen komplett, 31. März, Entschuldigung, einen komplett fertigen Rechenschaftsbericht. Das heißt eigentlich unterschrieben von Gliederungsschatzmeister und Gliederungs 1V abzugeben. Das ist nur ein bisschen aufgeweicht bei uns, weil wir noch den Gliederungsabgleich machen im Bund. Deswegen reicht es eigentlich, wenn Sie alle Ihre Unterlagen bis zum 31. März wirklich abgegeben haben bei den Landesschatzmeistern. Wie gesagt, es hat in Sachsen dieses Jahr soweit funktioniert. Ich hoffe, es funktioniert. Wir sind schon weiter als letztes Jahr mit den Unterlagen. Und ich hoffe, ich muss wirklich keinen hier jemanden vorbeischicken, der die Unterlagen rausholt. Aber Lothar besteht auf diesem Plan. Und wenn ich mich nicht dran halte, kriege ich Ärger mit Lothar. Und ich möchte keinen Ärger mit Lothar. Deswegen kriegen dann die Kreisvorstände Ärger mit mir. Naja, bisher fehlen uns ja die Kontoauszüge, weil die keine Kontozugriffe haben. Also das. Aber an die Kontounterlagen kommst du mit irgendeinem Schreiben ran, richtig? Das wird nicht einfach, aber ich werde rankommen. Ja, na klar. Aber sie müssen auch sowieso, alle die jetzt keinen Kontozugriff haben, werden sowieso eine Lücke in ihren Kontoauszügen haben. Die werden sie sowieso kostenpflichtig nachfordern müssen. Das weiß ich aus dem Land. Weil wenn du, wenn der Schatzmeister wechselt, kriegt der einen neuen persönlichen Account hier angelegt, sozusagen auf seinen Namen. Und die Kontoauszüge gehen dann dort rein. Das heißt, wenn zwischen dem Wechsel des Schatzmeisters zu viel Zeit vergeht, gehen Kontoauszüge ins Nirvana. Da kommt der alte, der neue nicht mehr ran. Deswegen nehme ich auch ganz stark an, dass in diesen Gliederungen, wo es fehlt, die sowieso kostenpflichtig nachbestellen müssen. Und das bezahlen sie natürlich selber. Hast du irgendeinen, also die beiden Gliederungen, die es betrifft, sind ja nun jeweils weg von dem, wo ich mich gerade aufhalte. Irgendwie was man denen geben kann, damit das schneller geht, weil ich glaube, dass das mehr an Unfähigkeit hapert als an Unwillen. Den einen habe ich es erklärt und bei dem anderen, wenn ich eine Unterschrift nicht leiste, dann kann niemand anders helfen, es muss die Unterschrift her. Ich glaube, die haben überhaupt nicht beantragt. Das machen wir dann gleich erklärt, mal. Aber wem hast du was erklärt? Okay, dann machen wir es so. Den OV habe ich Martin erklärt, was sie machen sollen. Und auch, dass sie es tun müssen, auch wenn es Geld okay, kostet. Okay, die andere Unterschrift wurde angeblich heute abgegeben, da habe ich heute telefoniert. Wie gesagt, das hilft ihm aber nichts, er wird trotzdem nachbestellen müssen, weil ich glaube, die Zeit war zu lange. Also da fehlt mindestens ein Auszug. Und den brauchen wir trotzdem. Das sind 2 Jahre. Nee. Mach mal erstmal weiter. Wie gesagt, so sieht der Fahrplan aus von Lothar und der setzt das durch. Und wie gesagt, Ordnungsmaßnahmen haben wir dann rausgenommen, weil das Beispiel Bayern halt abschreckt. Die haben das mit Ordnungsmaßnahmen versucht und die streiten sich jetzt immer noch seit 2,5 Jahren mit den Gliederungen, die sie da die Vorstände aus dem Amt gekegelt haben, die Gliederung aufgelöst haben, da hast du viel mehr Ärger damit, als es Nutzen bringt. Und da die Gliederungs- und vor allen Dingen die Schatzmeister und auch eigentlich der Gesamtvorstand, nochmal zur Erinnerung, ist haftbar für diese Rechenschaftsberichte. Also es kann sich niemand rausreden und sagen, ich bin nicht Schatzmeister und ich bin nicht 1V, ich bin dafür nicht zuständig. Nee, alle sind dafür zuständig. Also ihr müsst gegebenenfalls die Schatzmeister und vor allen Dingen erstmal die Schatzmeister und dann auch die 1Vs für die Unterschriften in den Arsch drehen, dass sie das tun. Und da kommt niemand raus und es sind auch alle regresspflichtig, weil das ist eine grob fahrlässige, wenn nicht gerade grob vorsätzliche Gefährdung des Rechenschaftsberichts und unter Parteigelder. Also da kommen wir nicht mehr raus aus dem Ding. Keiner Vorstand. Und deswegen auch dieses Durchgriffsrecht und diese Anweisung von Lothar. Damit kannst du nämlich dann auch an den Parteigerichten vorbei diese Unterlagen bekommen. Man hat jetzt zugelernt. Fragen? Ja, Piro im Padchat. Ja, keine. Wenn du im Januar 17 mit 16 durch bist, ist das okay. Wie gesagt, du buchst selber, du musst bloß deine Unterlagen aufheben, die müssen vollständig sein. Du hast keine Kasse, wenn ich mich das richtig erinnere. Du brauchst also kein Kassenaufnahmeprotokoll. Ich brauche von dir nur den letzten Kontoauszug mit dem letzten Kontostand, den schicke ich zu Lothar und dann ist das für dich im groben Safe. Kannst du mir nochmal schicken, was von Meißner alles fehlt oder mir erzählen? Du kriegst von mir auch eine Mail und ich schicke die dann auch noch an Michael. Ich brauche von Meißen eigentlich, die Kontoauszüge habe ich. Hat er mir im November geschickt. Nee, im Ende Oktober geschickt. Das heißt, wenn du jetzt hinfährst, du könntest mir noch Oktober und November mitbringen, wenn er sie schon hat. Eigentlich müsste sie haben zu dem Zeitpunkt. Und alle Ausgabenrechnungen, also alle Rechnungen, alle Belege, die er ausgestellt hat, alle Reisekostenerstattungen, davon brauche ich eine Kopie. Also ich nehme nur Kopien, das schreibe ich den anderen auch. Die Originale behalten Sie bitte, ich brauche bloß Kopien. Und das reicht mir. Wie sieht es eigentlich bei den UFA aus? Da solltest du eigentlich die sollten dir was geben. Haben die dir was gegeben? Was sollten die mir geben? Genau dasselbe wie aus Meißen. Also alle Rechnungsunterlagen, die sie bis jetzt hatten. Das hatte ich eigentlich Christian geschrieben. Ja, die hatten nichts. Die haben überhaupt nichts gemacht. Naja, das kann nicht sein. Irgendeiner bezahlt nämlich den ihr spätestens das Ding von bezahlt nämlich da wie heißt das? Domain Factory. Das ist sehr interessant. Wie macht der das? Wer zahlt das? Taucht das nicht bei uns auf Landesebene? Domain Factory bezahlt der KV und der OV auch nochmal. Und meistens macht der OV das per Auslagenerstattung. Also da zahlt jemand dafür. Wenigstens die brauchen wir noch. Dann, wenn die sonst nichts getan haben, sind die safe. Ja gut, wenn die dann ins Konto kommen, können sie auch nichts ausgeben. Wobei, du sagst ja, Auslagenerstattung, es kann auch jemand privat noch ausgeben. Das muss ich halt trotzdem wissen. Auch wenn er dann sich das Geld später holt. Also solche Sachen brauche ich dann trotzdem noch. Okay, ich wäre auch dafür, dass wir das demnächst mal Richtung Bayern schieben. Ja, wäre ich auch dafür. Ich habe mir den Kontakt von dem Menschen gesichert. Also, das sollte gehen. Okay, also die Rechnung für die Domain Factory. Ich schreibe dann ja noch kleiner meine Mail. Gut, ansonsten hat die mir nur gesagt, dass sie kein Geld ausgegeben haben, deswegen dachte ich, dass da auch keine Rechnungen da sind. Da an die Webdomain hatte ich nie gedacht. Ja, und die ist sündhaft teuer. Ich weiß nicht, ob da noch Webspace dahinter hängt. Oh, na garantiert. Gut. Dann wärst du soweit durch, Andreas, oder? Jo. So, wir sind eigentlich schon 20 Minuten über der Pausenzeit drüber, aber da Marc klein ins Bett will, würde ich kurz noch die Kreisverbände machen. Im OV Neustadt gab es eine Mitgliederversammlung. Der neue Vorstand ist der alte. Ansonsten gab es Bier. Im Bautzen meiner Ansicht nach nichts Neues. In Chemnitz gibt es bestimmt was Neues, aber steht nichts drin. In Dresden, ja, stimmt. Jörg, das ist jetzt dein Aufgabenbereich, da regelmäßig drüber zu berichten. Weiß ich zumindest, weil ich halt mal kurz mit Steve geredet habe, dass da das mit dem Konto demnächst ein bisschen besser klappt. Erzgebirge Leipzig habe ich keine Infos. In Meißen wird die Mitgliederversammlung demnächst stattfinden am 18.12. Und in Mittelsachsen, wie war der Stammtisch, Robert? Ja, also ich war mit Piro beim Stammtisch in Mittelsachsen. War auch ganz gut soweit, also von meinem Empfinden her. Unsere Flyer-Aktion, die sie gemacht haben, um vielleicht Interessenten zum Stammtisch zu locken, hat halt nicht ganz so gefruchtet, wie sie sich das vorgestellt haben. Es kam wohl am Anfang einer, der irgendwie speziell danach gefragt hat, der ist dann aber erstmal irgendwie zu einer anderen Veranstaltung, die gleichzeitig noch stattfand, und der ist dann auch nicht wieder zurückgekommen, leider. Also, ja. Okay, na gut, nicht schön, aber... Haben wir auch schon mal ein bisschen gemacht, dann ohne Stück. Wir konnten uns zumindest über KV-Themen unterhalten und vernetzen. Vor allen Dingen wegen KV für Direktkandidaten in den entsprechenden Wahlkreisen. Na, das darf man sehr positiv. Seid ihr noch da? Jo. Jo. Jo. Ja. Jo. Ah, verdammt, jetzt habe ich die ganze Zeit Steuerung Y gedrückt. Also ich habe mich schon gewundert, es war so ruhig. Ja, Mann, und ich rede die ganze Zeit mit mir selbst. Verdammt. Also, der Umzug, der da steht, steht natürlich nicht an. Und zwar zieht unser Vermieter in eine neue Geschäftsform um, oder die Jungs gründen eine neue Geschäftsform, die nennt sich Impact Hub. Das heißt, der Coworking Space, in dem wir dazu drin sind, wird aufgelöst. Ich hatte jetzt zweimal mit den Jungs darüber geredet, ob wir das Ding weiterführen können in irgendeiner Art und Weise. Also die Einrichtung kostet 1200 Euro Miete. Wir zahlen derzeit 400. Ich stehe im Gespräch mit einem Gründungsberater, der da oben gerne eine Art Bereich einrichten würde für Menschen, die sich in der Gründungsphase befinden und dort halt kostenlos oder für wenig Geld erstmal die ersten Monate sich einmieten wollten. Ich stehe im Gespräch mit AFEFA, das ist eine Organisation zur Flüchtlingsbetreuung hier in Dresden, die staatlich finanziert sind. Derzeit, die da sich eventuell mit einmieten könnten, würden, und ich hatte euch eine Mail geschrieben, dass ich grundsätzlich mir vorstellen könnte, dass wir da eine Art Fläche für Vereine bieten könnten, wie zum Beispiel Reparaturcafé oder Freifunk, die sich dafür ein paar Euro im Monat, also Freifunk zahlt zum Beispiel derzeit 24 Euro im Monat ans Rosenwerk, einmieten könnten. Da ist aber noch nichts Konkretes raus. Ich hatte euch da mal um eure Ideen, Einwände oder Meinung gebeten, da kam bisher nichts. An der Stelle gerne, ansonsten könnt ihr auch auf die Mails antworten, die ich euch da geschrieben habe. Morgen wird es dazu ein weiteres Gespräch geben. Wir können auf jeden Fall für weniger Geld, das was wir bisher zahlen, unsere Räumlichkeiten behalten. Das steht auf jeden Fall fest. Ansonsten kann ich euch erst wahrscheinlich um morgen nicht ganz Konkretes sagen, aber spätestens am 15.12. wird sich dann entschieden haben, was da nur wird und wie. Achso, und ich würde mich freuen, wenn ihr auf diese Mail da mit diesem, was wir eventuell mit diesem Raum da machen können, wollen, mal jemand antwortet. Mir ist da nichts weiter dazu eingefallen, deshalb habe ich da auch nicht drauf geantwortet. Ich fand das so, wie du es geschrieben hast, eigentlich ganz okay. Na, das ist schon mal cool. Also, wenn es dazu halt, wie gesagt, mehr gibt, ich schreibe euch morgen auf jeden Fall auch wieder. Ich rufe Anro auf jeden Fall auch wieder an, wenn das Gespräch gelaufen ist. Und naja, mal schauen. Also Ziel ist, dass es für uns auf jeden Fall nicht teurer wird und dass es auf jeden Fall irgendwie einen Zweck hat, der A, der Repräsentanz der Piratenpartei weiterhilft und der O-Gesellschaftlich in Dresden einen Mehrwert bietet. Also mein persönliches Ziel. Gut, das dazu. Wie gesagt, Mail habt ihr alle. Ansonsten hatten wir dann noch zwei ältere Tickets, die euch beim OTRS aufräumen gefunden. Da ging es einmal um Politik für Menschen mit geistiger Behinderung. Da hatten sich das ist nicht alt, das ist relativ neu. Okay, da stand September drin. Was? Da stand September und dann hat Marcel Ritschel reingeschrieben, packe ich in die Tagesordnung rein und dann hatte ich halt, da stand eine Spalte und dann habe ich dir halt geschrieben, dass du es nochmal reinpacken sollst. Das ist die Programmanfrage, das ist das weiter unten. Ah ja, stimmt. Menschen stimmt, richtig. Das ist was relativ Neues, richtig? Also mal wieder neu. Jo, stimmt, dazu haben wir schon mal was gemacht. Mit den Menschen hatten Sandra und Tonio schon Kontakt. Geht es um Epilepsie-Patienten. Ja, wenn Robert da irgendwie eine Möglichkeit sieht, nochmal mit Sandra und Toni darüber zu reden, ob die da nochmal Interesse haben, was zu machen, sehr gerne. Ich wollte ja, jetzt also halt ich würde antworten. Da auf jeden Fall mit Sandra und Toni nochmal sprechen, weil das könnte auch eine Möglichkeit für uns sein, uns auf irgendeinem Podium quasi zu bieten, dann für den Wahlkampf 2017. Ich hatte das aber auf der letzten Kreisvorstandssitzung angesprochen und zumindest Sandra war nicht begeistert und allgemein ist das Ding eher aktuell so ein Running Gag, weil das immer wieder kommt und wir es jedes Mal nicht packen, das auch wirklich zu machen, aus verschiedenen Gründen. Bei der letzten Kreisvorstandssitzung war Sandra auch nicht wirklich ansprechbar, also ganz ehrlich. Ich werde da einfach im kleinen Kreis mit den beiden nochmal reden und fragen, ob wir das irgendwie über die Bühne bringen. So. Es geht ja jetzt auch diesmal nicht darum, dass wir einen Raum besorgen und eine Veranstaltung machen, sondern sie laden uns ja zu sich ein und wollen es dort machen. Ja, wir wollten das Ganze durchziehen. Es hing allerdings nur an der Stadt Chemnitz, die uns erst den Ratssaal dafür zur Verfügung stellen wollten. Anschließend aber gesagt haben, nee, es geht doch nicht und deshalb mussten wir die ganze Geschichte abblasen. Und hatten halt kurzfristig keinen anderen Raum gefunden, der dafür geeignet ist, weil halt auch behindertengerecht, den Zugang und so weiter. Und aber ich denke hier, wenn die zu sich einladen quasi, dann sollte das eigentlich schon drin sein, das irgendwie machen zu können. Also du kümmerst dich drum, du redest mit den Bilden und dann spätestens in 14 Tagen, hoffentlich dann wirklich spätestens in 14 Tagen, du kannst gerne aber eher den Menschen da zurückschreiben, wenn du was rausgefunden hast. Ja, ich nehme mir das Ticket gleich mal. Jo, gute Idee. So, das andere nehme ich mit in die Prügelrunde. Das zweite Ticket können wir abhaken. Gut, sehr schön. Du oder Jörg? Ich hau das in die Twitter Runde, Polgef, das muss jetzt nicht in dieser Telefon-Telco-Dings da besprochen werden. Ich hau einfach diese Fragen von dem, weil die von allgemeinem Interesse sind, irgendwo in den Pad und bitte um Mithilfe. Und dann gibt es genug Leute, die sich an sowas gerne austoben. Und dann haben wir das recht fix beantwortet und haben auch eine fundierte Antwort, wo auch mehr als ein Mensch drüber geguckt hat. Das kriege ich hin. Gut, sehr schön. So, dann hatten wir noch Wahlkampf Saarland, das war das letzte Mal schon, da habe ich dir in die Aufgabenliste geschrieben, dass du da einen Antrag schreiben wolltest, was du auch immer daraus machst, ist deine Sache. Du wolltest dann nochmal irgendwie nachfragen im Saarland, du hast ja da einen kürzeren Draht als wir. Ja, da ist aber nicht wirklich was passiert, also auch von meiner Seite. Lass das mal drin noch fürs nächste Mal und fürs übernächste Mal und keine Ahnung. Ich weiß, aber ich, also pass auf, ich, ich glaube, warum Lea mich angesprochen hat, ist, dass man im Saarland weiß, dass ich 2012 dort quasi in dem Landkreis, wo ich herkomme, meinen eigenen Wahlkampf für eine ganze Woche organisiert habe mit Flo Burker damals zusammen. Das werde ich 2017 nicht tun. Ansonsten brauchen die natürlich ganz allgemein Hilfe. Jetzt wollten wir auf der LMV die Frage stellen, wie viel Geld wir denen eventuell zur Verfügung stellen könnten. Und ansonsten mache ich mir wenig Hoffnung, dass gerade aus Sachsen, was ja vom Saarland sozusagen diametral entgegengesetzt ist, also um noch weiter wegzukommen, musst du dann nach MacPom ziehen oder so, dass gerade von hier viele Piraten ins Saarland fahren, um beim Wahlkampf zu helfen, der eh relativ aussichtslos ist. Also da war mir auch in der Nachricht von Lea war mir zu wenig Konkretes. Ich versuche nochmal rauszukitzeln, ob die nicht irgendwas haben, wo wir ihnen konkret tatsächlich effektiv helfen können. Dann stelle ich gerne auch Anträge, aber das hier ist mir alles noch zu schwammig. Das Problem ist halt, die Wahl ist schon im März, das heißt, die sind eigentlich schon mitten im Wahlkampf. Sollten sein. Sind sie auch, soweit sie das können. Okay. Also, wie gesagt, du hast einen kürzeren Draht als ich oder jemand anderes, deswegen. Gut. Dann 22.50 Uhr, nach über 2 Stunden hätten wir den offiziellen Part geschafft. Hat noch jemand irgendwelche Einwürfe, Ideen, Anregungen, die er hier noch besprochen sehen will? Okay, das ist erstmal nicht so. Haben wir heute einen geschlossenen Teil? Gibt es Bedarf dazu? Ja. Okay, es gibt einen geschlossenen Teil. Sehr schön. Dann würde ich jetzt nach 2 Stunden und 6 Minuten euch erstmal eine Pause entlassen. Ich würde an der Stelle hier jetzt die Aufzeichnung stoppen. Ich danke euch fürs Zuhören, wünsche euch allen noch einen schönen Abend, Tag, wie auch immer. Bis demnächst. Ciao.